Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 3 2022, in dem wir die News vom Februar 2022 besprechen. Wir, das bin ich, Lasse, und heute an meiner Seite sind Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend. Ich freue mich, die News des letzten Monats heute mit euch zu diskutieren und bin auf eure Meinungen gespannt. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Schönen guten Abend zusammen. Wieder mit dabei ist auch Wiebke. Hallo Wiebke. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Und mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Im Bereich Anime in Deutschland hatten wir im letzten Monat zwei größere News. Die erste davon betrifft Kasee und die Veröffentlichung der DetectiveCon TV-Serie. Denn der Publisher hat jetzt angekündigt, dass sie DetectiveCon auch auf Blu-ray veröffentlichen wollen. Laut der Ankündigung erstmal die ersten 102 Episoden des TV-Anime in 3 Blu-ray-Boxen in HD, wie sie schreiben. Bisher sind ja die Folgen bei Kasee nur auf DVD erschienen in 16 Boxen, wobei Kasee nur von 15 Boxen spricht, also scheinbar haben sie da irgendeine vergessen. Die letzte erschien am 1. April 2021 und hat die 5. Staffel abgeschlossen. Als Zeitfenster für den Release dieser Blu-ray-Boxen wird das zweite Halbjahr 2022 angegeben, was nicht ganz zufällig vermutlich auch das Zeitfenster für den Release der 6. Staffel bei ProSieben Max ist. Ein Preis für die Blu-ray-Boxen wurde bisher noch nicht genannt. Ja, das war eine große Meldung, die viele Leute in den verschiedenen Kommentarspalten und Foren bewegt hat. Einerseits Freude natürlich über so eine Fassung, andererseits auch einiges an Ärger bei denjenigen Kunden, die bisher 16 DVD-Boxen gekauft haben und sich jetzt ein kleines bisschen verarscht vorkommen. Auf welche Seite würdet ihr denn so tendieren? Das ist schwierig. Also ich habe die ersten DVD-Boxen, auf jeden Fall die genannten Episoden auf DVD und da stellt sich natürlich schon die Frage, hätte ich lieber die Blu-ray gekauft damals? Ja, gab es die Blu-ray damals? Nein. Gibt sie jetzt? Ja. Verkaufe ich jetzt die DVDs auf eBay und mache nochmal einen Reibach und kaufe mir dann die Blu-rays oder belasse ich es einfach bei den DVDs? Ja, ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich sag mal, ich drehe da jetzt irgendwie Kasee keinen Strick draus, wenn es damals irgendwie nicht auf Blu-ray veröffentlicht wurde, aus welchen Gründen auch immer, dann war das halt so und damals gab es halt nur die DVD und deswegen habe ich die DVDs gekauft und ich bereue es nicht, dass ich sie gekauft habe, aber jetzt ist natürlich die Frage, kaufe ich jetzt die Blu-rays und aktuell würde ich eher dazu tendieren, zu sagen, nein, ist anders, würde es nur dann aussehen, wenn klar ist, und das ist es ja bislang so, wie ich das verstanden habe, nicht, dass das Remaster drauf ist, also komplett remastert das Material, und dass es nicht einfach nur, ja, statt jetzt auf Blu-ray, jetzt einfach auf eine DVD, andersrum, statt jetzt auf einer DVD einfach auf eine Blu-ray geklatscht wurde und dann sind da halt, weiß ich nicht, statt 4 Episoden auf einer Disc sind es jetzt 6 oder so, weil eine Blu-ray mehr Speicherkapazitäten hat, keine Ahnung. Ja, also es kommt halt ganz darauf an, ob auch wirklich die Bildqualität enorm besser ist oder dass es tatsächlich das Remastered-Material ist. Aber solange ich das nicht weiß, ja, würde ich dazu tendieren, es nicht zu kaufen. Ja, bin ich tatsächlich auch auf deiner Seite. Also ich sammle ja eh die DVDs nach wie vor bei den Filmen in der Limited Schuber Edition. Und naja, jetzt hatte ich halt die DVDs und habe jetzt auch schon alle 16 Boxen mittlerweile im Regal vereint. Und daher werde ich auch weiterhin bei den DVDs bleiben, weil ich persönlich bin ein Mensch, der ja nicht unbedingt den großen Unterschied zwischen Blu-ray und DVD sieht. Deswegen werde ich da bei der DVD bleiben und ich hoffe, die anderen Episoden werden dann auch weiterhin, wenn sie denn kommen sollten, auf DVD und auf Blu-ray kommen. Wobei ich mich halt auch für die Blu-ray-Sammler dann freuen würde, wenn sie halt dann entsprechend neueres Material auf der Blu-ray bekommen. Ich habe jetzt noch nicht alle DVD-Boxen gesehen, aber ich weiß, dass in der ersten DVD-Box beispielsweise die Episode Besuch von den Eltern eine eher, ja, ich sag mal, andere Tonqualität hatte als die anderen Episoden da drauf. Also du hast schon gemerkt, irgendwas hat Kase da bei der Mischung, ist da irgendwie was schief gelaufen oder so. Es klingt, ich sag mal, dumpfer oder so. Und andere Episoden klingen dann wesentlich klarer. Also da habe ich dann schon gedacht, was ist denn hier passiert? Aber ja, das ist halt nun mal so da gelaufen. Und ich würde mich dann freuen, wenn es dann zur Blu-ray-Variante kommt, dass da dann zumindest ein einheitlich klarer Ton bei allen ist. Weil das ist selbst mir als, ja, nicht so dem qualitätshörenden Menschen aufgefallen, dass sich das unterschiedlich anhört. Ja, also wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn Kase das Ganze nochmal angeht und nochmal schaut, ob es irgendwelche Bildfehler gab, Tonfehler, sonstiges im Menü vielleicht auch, dass man das noch, da nochmal rangeht und das behebt. Ob ich dran glaube, ist eine andere Frage, eher nicht. Ich wäre positiv überrascht, wenn es der Fall wäre. Ich freue mich aber, dass die Serie auf Blu-ray veröffentlicht wird, für all diejenigen, die die DVD-Box noch nicht gesammelt haben. Wenn ihr als treuer Connell-Fan die DVD-Boxen schon gesammelt habt, würde ich wahrscheinlich nicht umsteigen auf, also alle DVD-Boxen verkaufen und nochmal die Blu-ray-Boxen kaufen, weil es auch mit einem gehörigen Verlust verbunden ist. Wenn ihr die DVD-Boxen verkauft, bekommt ihr ja nicht unbedingt den Preis rein, den ihr damals ausgegeben habt oder den ihr für die Blu-ray-Boxen benötigen werdet. Ich nehme an, der Preis wird ähnlich sein wie bei der DVD-Box, vielleicht 2-3 Euro teurer, kennt man ja von der Blu-ray so, dass sie etwas teurer ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber wenn ihr die DVD-Boxen habt, ich glaube, da braucht ihr die Blu-ray nicht. Wenn ihr jetzt sagt, och, ich wollte Conan eh immer mal sammeln, dann würde ich euch sagen, ja, sammelt einfach die Blu-ray-Version, dann macht ihr nichts verkehrt, sofern ihr denn einen Blu-ray-Player zu Hause habt. Wenn ihr einen DVD-Player nur zu Hause habt, dann solltet ihr auch die DVD-Version sammeln. Ja, also von daher, mir als, ich schaue immer online, früher bei Anime On Demand, jetzt bei Crunchyroll, von daher tangiert mich diese Meldung tatsächlich persönlich nicht. Ich freue mich aber für die Community, dass Conan jetzt auch auf Blu-ray erscheint. Ich weiß, dass bei One Piece haben sie es, glaube ich, ähnlich gemacht. Also ewig auch One Piece auf DVD veröffentlicht, die Serie. Und dann irgendwann umgeschwenkt, ist auch noch gar nicht so lange her, dass sie die auf DVD und Blu-ray veröffentlicht haben. Die neueren Boxen jeweils, die gerade erschienen sind. Und ich weiß gar nicht, ob sie die alten nachgeliefert haben auf Blu-ray. Ich meine nicht. Also wäre es bei Conan dann schon ein anderes Pferd, dass sie das nachreichen. Wobei bei Conan momentan auch keine weiteren neuen Boxen nachkommen. Die sind ja erst auch, wie Lasse schon sagte, fürs zweite Halbjahr angekündigt. Also sowohl die alten Blu-ray-Boxen sind angekündigt und die neuen zur sechsten Staffel, die sind ja auch schon angekündigt, beziehungsweise also für die sechste Staffel, die ja noch nicht im Fernsehen gelaufen ist, die ja im zweiten Halbjahr 2022 bei ProSiebenMax laufen soll. Die sollen ja diese Folgen auf DVD erscheinen, bei einem Publisher, der noch unbekannt ist, schätzungsweise Kase. Und schätzungsweise, weil wir jetzt diese Meldung haben mit den Blu-ray-Boxen, werden diese DVD-Boxen dann auch gleichzeitig auf Blu-ray veröffentlicht. Also anders kann ich mir das gar nicht erschließen. Ja, also großes Durcheinander. Ich hoffe, ihr konntet mir jetzt hier folgen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass Blu-ray kommt. Blu-ray ist immer gut. Hat man bei den Filmen ja schon gesehen. Da haben sie damals mit Film 14 angefangen, die auch auf Blu-ray zu veröffentlichen und seitdem beibehalten. Also schlecht kann es nicht sein. Da würde ich vielleicht gerade gleich nochmal einhaken, weil du sagtest, du gehst davon aus, dass die Blu-ray nur so 2-3 Euro teurer ist. Also ich rechne damit einem deutlich größeren Preisaufschlag. Ich hatte das zum Beispiel bei Inuyasha gesehen. Da sind auch einzelne Boxen auf Blu-ray erschienen oder alle mittlerweile. Ich bin irgendwann dann umgestiegen, habe dann die Blu-ray-Boxen gekauft und die waren schon, also schon im zweistelligen Bereich teurer als die DVD-Boxen. Und ich glaube, das kann man mit Conan ungefähr vergleichen und das wird sich in einer ähnlichen Preisspanne bewegen. Also ich denke mal schon 10 Euro Aufschlag kann man da auf die unverbindliche Preisempfehlung für die DVD nochmal draufrechnen, was Kase dann machen wird. Und da muss man sich dann halt schon, wie du sagtest, mit dem Getue, wenn man sich dann die DVDs verkaufen möchte, neue Blu-rays kaufen möchte, hat man einmal den Wertverlust und muss noch was Teureres einkaufen. Also da stellt sich schon sehr die Frage, ob sich das lohnt. Zumal es ja für die DVDs, dadurch, dass die schon so lange draußen sind, durchaus auch mal so Sparangebote gibt auf großen Verkaufsplattformen wie Mediamarkt, Saturn und Amazon, wo es diese wie war das, 3 für 2, 2 für 3 Aktionen gibt, wo man dann nur 2 bezahlen muss und ja, dann 3 im Endeffekt kaufen kann. Und das gibt es ja dann für die Blu-rays wahrscheinlich noch nicht gerade zum Anfang. Da muss man sicherlich auch noch mal erstmal ein paar, ja, also ein Jahr bestimmt warten, bis die dann auch mal in so ein Angebot reinrutschen. Von daher ist das preislich schon eine andere Sache. Und da muss man sich halt wirklich fragen, okay, was ist denn der Mehrwert davon? Und ja, ist der wirklich so... Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Bildqualität ein bisschen besser ist, aber ja, keine Ahnung. Es gibt ja auch noch Streaming, was man nutzen kann, das hast du auch angesprochen. Also von daher würde ich mir das überlegen und da stellt sich mir auch die Frage, glaubt ihr denn, das wird jetzt durchgezogen, dass die alle Boxen nochmal auf Blu-ray rausbringen oder ist das jetzt erstmal nur ein Versuchsballon mit den ersten 3 Boxen? Ich glaube schon, dass das jetzt da auch davon abhängen könnte, wie sich die ersten 3 Boxen verkaufen. Zum Thema Mehrwert könnte man noch einwerfen, dass ein möglicher Mehrwert auch die japanische Tonfassung ist, über die mal wieder spekuliert wird, die ja jetzt bei den Kase-Boxen nicht dabei ist und auch bei Crunchyroll nicht zu finden ist. Früher bei M4E war das dabei, ne? Ja, da waren die mit dabei. Ja, das könnte natürlich... so ein Mehrwert sein, je nachdem für wie viele Fans das denn wirklich ein Mehrwert ist. Also das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Das da drauf kriegen. Also. Es wäre der Ultraknaller, wenn sie es schaffen, aber ich glaube tatsächlich nicht dran. Das wäre für mich das Letzte. Ich glaube dann eher noch daran, dass sie die Bild- und Tonfehler beheben, als dass sie da die OMU-Spur raufpacken. Das, nee. Was mir eben noch eingefallen ist, ich glaube es, also da bin ich jetzt nicht so drin in der Anime-Szene insgesamt, aber ich glaube, es gab jetzt noch nicht den Fall, dass man irgendwie Blu-ray-Boxen rausgebracht hat und dann einfach aufgehört hat. Also vielleicht da würde ich dann doch eher dazu tendieren zu sagen, okay, dann wenn sie jetzt die ersten 3 rausbringen, dann werden sie nicht aufhören. Aber ja, da spricht natürlich auch ein bisschen die Hoffnung, dass es so ist. Es ist natürlich schon was Schönes, ne? Wenn es die Blu-rays gibt und es gibt genug Leute, die sagen, hey, die DVDs waren für mich völlig uninteressant und die Blu-rays sind es. Ne? Ich sehe das auch positiv, dass es kommt. Und noch positiver würde ich es natürlich sehen, wenn da entweder das Remastered-Material drauf wäre oder halt japanische Tonspur oder ja, keine Bildfehler, Bild- und Tonfehler mehr. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Aber ja, wird man sehen müssen. Also ich glaube auch nicht, dass sie bei den 3 Boxen bleiben. Das ist, weil man es erstmal so ankündigt. Und natürlich werden sie schauen, wie oft sich das verkauft hat. Wenn es krass unterdurchschnittlich sein sollte, dann werden sie vielleicht überlegen, es einzustellen. Aber ich glaube, selbst wenn es leicht unterdurchschnittlich ist, dann behält man es einfach bei. Ich glaube, um halt den später die 17. Blu-ray-Box mit eben den 9 Folgen, also mit der Staffel 6 veröffentlichen zu können, wird man da einfach in den sauren Apfel beißen und weiter veröffentlichen, um dann eben das neue Material bringen zu können. Ich glaube, dafür ist das so ein bisschen. Und um auch einfach weiter Releases zu haben, nachdem man jetzt, ja, mit den Filmen ist man ja immer schon aktuell, die DVD-Boxen sind jetzt auch erstmal ins Stocken gekommen. Okay, da kommt bald Nachschub, aber erstmal ist es jetzt am Stagnieren und da hat man einfach ein bisschen Material, das man bringen kann, das ist ähnlich wie bei Egmont, dass man dann Yaiba sich geschnappt hat und hat man jetzt 4 Jahre gut, wo man weitere Bände mit quasi Conan-Bezug bringen kann. Und bei Kase wird man sich auch gefragt haben, ja, was machen wir denn weiterhin in Bezug auf Conan, was können wir da bringen, was gibt's weiteres? Die werden sicherlich auch, um andere Sachen anzuschneiden, die OVAs, Magic Files, sonstiges auf dem Schirm haben. Aber jetzt erstmal die Blu-ray-Boxen und ja. Also bei den Blu-ray-Boxen bin ich auch guter Dinge, dass die auf jeden Fall fortgesetzt werden, um eben halt auch den Einsteigern der Blu-ray und ja, der Sammlerfreunde, der Blu-ray-Freunde dann das eben entsprechend zu ermöglichen und dann entsprechend auch auf die 9 Folgen dann aufzuschließen. Skeptisch bin ich da allerdings auch bei dem japanischen Tonspuren, weil ich persönlich glaube, sie haben es ja bei den DVD-Boxen nicht gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht Teil der damaligen Verhandlungen war und dass sie deshalb jetzt quasi nicht nochmal extra einen Vertrag dafür gemacht haben, weil sie das wahrscheinlich hätten machen müssen und deswegen bin ich da eher skeptisch. Würde mich natürlich sehr überraschen und freuen, wenn es denn die japanische Tonspur darauf schafft, aber ja, wie gesagt, dem sehe ich skeptisch gegenüber. Und ja, genauso auch, was Philipp eben gesagt hatte, die OVAs und Magic Fights, die es ja vor Jahren gab und die es bislang immer noch nicht zu uns geschafft haben, weder auf Blu-ray noch auf DVD. Gut, damals gab es auch gar keine Blu-ray. Aber also ich würde mich sehr freuen, wenn die zu uns kommen, aber ich glaube, da ist es auch eher schlecht oder sagen wir mal, ich bin da auch skeptisch, dass die das vielleicht nochmal machen, weil die sind ja auch nicht so lange die Specials und ob sie da dann eben entsprechend den Gewinnfaktor sehen oder so, das weiß ich halt nicht. Also ich würde es auf jeden Fall kaufen. Ich kündige mich schon mal an, Kase. Wenn ihr das machen wollt, bitte tut es. Ja, wer weiß, vielleicht bringen sie es ja als Extra auf die Blu-ray. Und ach, da muss ich die Blume kaufen. Ja, jede Box irgendwie noch eine OVA oder so. Wer weiß. Nein, also das glaube ich nicht, aber ich muss auch sagen, das ist mir auch jetzt eben so wieder eingefallen. Also, was natürlich für mich jetzt irgendwie noch relevant ist, ist, je nachdem, wie schnell die jetzt die Blu-rays veröffentlichen, ich habe noch nicht alle DVD-Boxen. Ich kaufe das immer so peu à peu oder wenn es halt gerade im Angebot ist. Und da ist natürlich dann schon die Überlegung, naja, tue ich das jetzt und verfolge das weiter oder warte ich jetzt darauf, bis dann irgendwann mal die Blu-rays so weit fortgeschritten sind. Und wenn ich warte, wie lange wird das denn wahrscheinlich dauern? Und naja, das sind ja dann doch nochmal, würde ich jetzt mal sagen, 3 Jahre oder so, bis das dann irgendwann mal aufgeschlossen ist. Oder vielleicht noch länger. Und naja, also da muss ich nochmal überlegen. Aber das ist natürlich dann auch eine Option, je nachdem halt, wie schnell die jetzt noch die weiteren Blu-rays, die danach kommen, vielleicht veröffentlichen, wenn sie kommen. Und wo Philipp gerade eben auch angesprochen hatte, dass Kase sich damit einfach Material sichert für die Serie, was sie veröffentlichen können, gibt es jetzt noch eine weitere Ankündigung von Kase, was veröffentlicht werden wird, nämlich das scharlachrote Alibi, der Kompilationsfilm vor Film 24, der aus zusammengeschnittenen Anime-Episoden besteht und die Geschichte der Familie Akai nochmal quasi zusammenfasst. Der ja am 18. Mai letzten Jahres bei Crunchyroll und damals noch Anime On Demand als UMU-Fassung veröffentlicht wurde, hat Kase nun angekündigt, dass sie das Scharlachrote Alibi mit deutscher Synchronfassung veröffentlichen wollen. Termin voraussichtlich im Sommer, der angegeben ist. Weitere Details noch nicht bekannt, aber auch wenn Kase es in ihrem Newsletter nicht geschrieben haben, wir veröffentlichen es auf Blu-ray und DVD, kann man sich bei Kase ja nun relativ sicher sein, dass wahrscheinlich beides kommt, ähnlich wie bei dem Film und anderen Specials. Das bedeutet, dass es besteht zwar größtenteils aus Anime-Episoden, aber eben aus Episoden, die in Deutschland noch nicht veröffentlicht worden sind. Vor allem aus Episoden halt so Rahmen-Episode 504 bis so 880 in diesen Raum. Inzwischen, dank Film 25, haben so ziemlich alle Charaktere, die darin vorkommen, zumindest die Charaktere, die Haupt- und Nebencharaktere, also die öfters vorkommen, die haben inzwischen in Deutschland natürlich alle Sprecher. Also da erwarten uns keine großen Neubesetzungen, aber natürlich für die ganzen Fallcharaktere braucht es dann Sprecher aus diesen Episoden. Und da ist natürlich die Frage, wie das jetzt alles gehandhabt wird. Also ich nehme mal an, ich hoffe, dass Kase dafür alle bisher bekannten Sprecher auch aus Film 24 für neue Charaktere wie Mary oder Shukichi, dass die da auch wieder für geholt werden. Davon gehe ich einfach mal aus, dass Kase das hinbekommt. Und bei den Fallcharakteren wird es dann nochmal spannend. In weiter Zukunft sollten wir irgendwann mal mit dem regulären TV-Anime in diese Region vorstoßen, wird es natürlich spannend, wie dann die Situation ist mit der Vertonung. Aber blicken wir erstmal ins Hier und Jetzt. Allgemein das scharlachrote Alibi. Freut ihr euch, dass das auch nochmal mit Synchro, auf Disc erscheint? Ja, freue ich mich. Bin auch sehr gespannt darauf. Und um vielleicht nochmal vorher zu erklären, was es ist, ich glaube, Lasse hat es ja schon angedeutet, also Vorbereitung auf Film 24. Ja, also bester Einstieg eigentlich. Nicht zu wechseln mit Die scharlachrote Kugel. Hier ist es das scharlachrote Alibi, ist eben ein Special. Und ja, mit deutscher Vertonung. Weitere Details sind ja, soweit ich weiß, noch gar nicht bekannt. Also man kann natürlich hoffen, dass es der bekannte Cast sein wird, dass wir auch wieder auf Tobias Müller und Co. treffen werden. Ja, ist das schon eine ganze Weile her, dass es erschienen ist? Wie Lasse sagt, ich glaube Mai letztes Jahr. Hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis es synchronisiert wurde und jetzt dann tatsächlich auch kommt. Steht schon ein genauer Release-Termin mit fest. Sommer Ah, 2022 ist der genau, grobe Sommer Termin. 2022. Naja, haben wir vieles, worauf wir uns im Sommer freuen können, beziehungsweise im zweiten Halbjahr. Freue ich mich tatsächlich sehr drauf und ja, es wird auf DVD und auf Blu-ray-Disc erscheinen und ich hoffe natürlich auch, dass die Synchronfassung dann auch passend zu Crunchyroll kommen wird, dass man sich das auch dort anschauen kann, falls man dort auch schon eben entsprechend das Special mit japanischer Synchronfassung und deutschen Untertiteln gesehen hat, wie es ja original veröffentlicht wurde, sehr, sehr zeitnah. Ja, freue mich aber auch, dass es in den normalen Handel kommt, dass alle anderen auch dran kommen und dass wir endlich eine Synchronfassung bekommen, weil damals, als das Special, also das Scharlachrote Alibi veröffentlicht wurde, waren ja viele, viele Stimmen da, die gesagt haben, oh, nur OMU, das erste Mal, dass irgendwas nur OMU von Conan erscheint, hoffentlich setze ich das nicht fort. Nein, wird es sich nicht fortsetzen, gehe ich zumindest nicht davon aus. Es sei denn, man veröffentlicht das so zeitnah, aber es kommt immer was nachgeschoben mit Synchronisation, weil das eben im deutschen Raum eigentlich verpflichtend ist. Ansonsten kann man die Lizenz gleich in die Tonne werfen. Und die haben jetzt eben auch dann die Synchronfassung, die sie sich anschauen können. Mussten halt ein bisschen länger darauf warten, aber das Warten hat sich dann gelohnt. Hoffe ich sehr zumindest. Bin sehr optimistisch, dass die Synchronfassung gut wird. Aber es ist schon kurios, dass diese Compilation Special, dass diese Special halt irgendwie jetzt erst nach dem Film quasi vertont wird. Ja, es ist ja vorher veröffentlicht worden, das haben wir jetzt irgendwie gehört, ne? Das ist ja OMU verfügbar schon seit Mai, aber dass es jetzt erst irgendwie vertont wird, das ist, finde ich, schon ein bisschen kurios. Oder dass man das halt nicht besser mit der Filmveröffentlichung irgendwie abgepasst hat. Hätte man ja auch irgendwie als Bundle noch verkaufen können oder sowas. Naja, sei es drum, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich fand auch, hab das gerne geguckt und ich freue mich auch auf eine deutsche Synchronisation und werde mir das auf jeden Fall holen und dann auch nochmal reinschauen. Ja, das werde ich auch machen, weil ich fand, ja, das Special damals schon special, weil wir ja, wie gesagt, schon Szenen gesehen haben, die wir so noch nicht im deutschen Anime halt gesehen haben. Und deswegen habe ich da sehr gerne reingeschaut und freue mich jetzt auch, dass es dann auf Deutsch synchronisiert zu uns kommt. Und hoffe natürlich auch, dass uns die Sprecher der Familie Akai alle erhalten bleiben. Was Johannes angesprochen hatte, ich nehme an, also meine Vermutung wäre, dass einfach der Aufwand zu groß war für dieses Zeitfenster, weil eben dadurch, dass ganz viele verschiedene Episoden zusammengeschnitten werden, haben hier 29 Haupt- und Nebencharaktere, die öfters auftauchen, einen Sprechanteil und dazu kommen noch 22 Fallcharaktere aus diesen verschiedenen Episoden. Das heißt, das dürfte ein enormer, also allein an der Anzahl von Synchronsprechern, die man irgendwann mal ins Studio karren muss, glaube ich, dass da von eben zwischen der Veröffentlichung der OMU-Fassung und dem Release von dem Film in Deutschland auf DVD, so knapp 7 Monate, ich nehme mal an, dass da einfach nicht genug Zeit war, um das bis dahin hinzubekommen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass durch solche Vertonungen und halt auch also erschienene Sachen, die von Material, was wir halt eigentlich im Anime selber noch nicht haben, dass dadurch vielleicht auch ein bisschen indirekt der Druck auf Kaze selber, also auf neue Folgen wächst, weil im Endeffekt die Leute, die wirklich nur deutsche Folgen gucken und nur auf dem deutschen Stand sind, die können damit ja eigentlich theoretisch nichts anfangen. Die haben auch schon die Probleme mit den Filmen und ich weiß, glaube ich, auch, dass es bestimmt Leute gibt, die manche Filme gar nicht gucken. Oder manche Filme zufällig geguckt haben und sich dadurch gespoilert haben. Und eigentlich hatten wir bisher immer nur die Filme, die sozusagen ein bisschen mehr gezeigt haben als das, was halt, also mehr den Zeiger da drauf ge also gelegt haben, was bei uns schon noch fehlt an Inhalten. Und jetzt kommt halt noch eine zusätzliche, ein Kompilationsfilm sozusagen. Da könnte es halt, also da hat man vielleicht dann doch schon eher die Hoffnung, dass sie dann wirklich anstreben, alle Folgen in naher Zukunft nach Deutschland zu bringen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das positivste Zeichen, was ich daran so sehe, weil wenn man sich dann mit der Sprecherbesetzung, was man eh wegen der Filme machen mussten, aber jetzt noch mal Gedanken machen muss, dann legt man ja da auch einen Stein vielleicht für die Zukunft mit fest. Und das ist eigentlich ganz cool, finde ich. So gesehen finde ich das Ganze sehr interessant. Ich weiß nicht, wie sehr es die Leute stört, die das eben aus besagten Gründen nicht sehen können, dass sie sozusagen neue Inhalte kriegen, aber oder neue Sachen zum Kaufen, aber sie sie eigentlich nicht sehen können, ohne sich zu spoilern. Vielleicht wäre so eine Spoilerwarnung da drauf ganz gut, also auf der, wenn das erscheint im Laden, dass das nicht Leute kaufen, die denken, oh, was Neues von Con und nur die deutschen Folgen kennen und dann das gucken. Naja, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen dieses skurrile, also diese zwei Welten, die Leute, die den Anime kennen, die Leute, die die Filme kennen und die japanischen Folgen. Das ist halt so ein Unterschied von Welten und halt auch an Inhalten. Das ist schon extrem, das merkt man gerade bei so einer Sache halt, finde ich. Ich finde es aber einen richtig, richtig guten Punkt, den du gebracht hast, dass man, wenn die Sachen in Japan erscheinen, die dann eben relativ zeitgleich auch nach Deutschland bringt, das ist ja in dem Sinne auch komplett neu. Das Zeitnahste, was wir halt bisher immer hatten, waren die Filme, die, okay, jetzt der 24., der sehr, sehr zeitnah erschienen ist. Ansonsten vorher, die Folgen sind ja ewig weit weg, die Specials waren auch einige Zeit vom Japan-Release entfernt. Und wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, das mit dem scharlachroten Alibi, das hat gut funktioniert, das sehr, sehr zeitnah nach dem japanischen Release, der ist ja, wann ist der im japanischen Kino gelaufen? Februar, März 21, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und hat ihn im Mai dann schon bei Anime On Demand Crunchyroll gebracht, also wirklich 2 Monate danach, ich meine, wir hatten schon Kinoveröffentlichungen relativ zeitnah, auch OMU, aber im Kino, da muss man halt ins Kino gehen. Bei Crunchyroll, logischerweise ist es Kino, ne? Bei Crunchyroll, das kann sich dann jeder anschauen, mit einem Abo, ganz normal. Vielleicht ist das ja ein positives Zeichen, wenn es wieder Specials in Zukunft gibt, egal welche Art, dass man die dann direkt relativ zeitnah auf Deutschland, also mit in OMU nach Deutschland bekommt. Bei Episode One beispielsweise wäre das cool gewesen, wenn wir es gehabt hätten, auch bei Das Verschwinden des Conan Edogawa, um die anderen Specials zu nennen. Und vielleicht gibt es ja in Zukunft wieder weitere Specials, momentan ist da ja, glaube ich, nichts bekannt. Und wenn die in Japan kommen und dann 2 Monate später oder ein Monat oder vielleicht eine Woche später in Deutschland, dann fände ich das sensationell und richtig, richtig gut und vielleicht ja auch, vielleicht haben wir es ja irgendwann auch mit den Folgen, dass wir dann regulären Simulcast bekommen, der japanischen Anime-Episoden. Das wäre immer noch mein allergrößter Traum, aber ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den News im Bereich Manga in Deutschland. Da ist im Februar jetzt erschienen die Detective Conan Fan Edition zu diesem Sonderband, der von euch, dessen Inhalt von euch gewählt wurde, euch den deutschen Fans, haben wir bereits in einem Themenpodcast besprochen. Könnt ihr einfach bei uns vorbeischauen und da den Fan Edition Themenpodcast euch zu ansehen, um unsere Meinung zu hören. Philipp, du konntest bei dem Podcast leider nicht dabei sein. Wie fandest du denn die Fan Edition? Tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe ja auch schon, weiß nicht, ob ihr das erwähnt hattet, bei der Release News auf Conan News einen kleinen Kommentar dazu abgeben dürfen. Finde ich tatsächlich einen sehr demokratischen Sonderband, der mit der größten Fanbeteiligung, die wir jemals hatten und auch jemals haben werden, nehme ich an. Und ja, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich einige Fälle ja persönlich lieber ausgetauscht hätte, aber ich beuge mich da tatsächlich der Meinung der meisten Fans, also beispielsweise der erste Fall, der hätte nicht wirklich unbedingt Not getan, finde ich, aber wenn die Mehrheit der Fans das so sieht, dann ist das so und dann ist es auch vollkommen in Ordnung und ja, ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Sonderband, hat mir sehr gut gefallen und euch hoffentlich auch und falls ihr den Sonderband habt oder noch nicht, dann hört unbedingt in diesen Themenpodcast rein. Ja, mach das ganz gerne, da über zwei Stunden haben wir über den Band geredet, wir hatten teilweise sehr viel Redebedarf, aber ich kann mal schon ein bisschen spoilern, unser Fazit in dem Podcast ist auch eher sehr positiv. Gut, eine andere News, die wir diesen Monat hatten, mal wieder exklusiv, war bezüglich Yaiba Band 1. Dort hatte Kevin diesen Monat das finale Cover und die Inhaltsangabe rausgehauen. Zu Yaiba, der am 11. April 2022 Band 1 in Deutschland erscheint, ursprünglich zeitgleich mit Detective Conan Band 100, aber dazu kommen wir gleich noch. Die Inhaltsangabe: Mitten im Dschungel lebt Jaiba mit seinem Vater und träumt davon, ein großer Samurai zu werden. Als ihm eine Horde Gorillas das Abendessen streitig machen will, versteckt er sich in einer Obstkiste. Doch die Aufregung ist längst nicht vorüber, denn die Kiste landet kurze Zeit später in Tokio und Jaiba im größten Abenteuer seines Lebens. Ja, das finale Cover, was wir hier sehen in der News, unterscheidet sich vom vorläufigen Cover vor allem darin, dass wir jetzt auf dem deutschen Band nur noch den Vordergrund haben, nämlich die Jaiba und Sayaka. Im vorläufigen Cover war im Hintergrund noch ein Kreis mit verschiedenen Manga-Panels zu sehen. Das basierte auf der japanischen Shinsoban-Variante der Cover, auf die deutsche Version offensichtlich basiert. Wegen eben diesen vorausläufigen Covern, die so sehr identisch waren. In dieser finalen Version ist dieser Kreis jetzt entfallen und wir haben quasi nur noch ein weißes Cover mit den beiden Charakteren und den verschiedenen Logos und Schriftzügen und der Bandzahl. Ich persönlich, ich hatte da mit Kevin drüber gesprochen, er findet das so gut. Kevin mochte das, dass das so minimalistisch ist. Ich finde, das wirkt ein bisschen leer, das Cover, ein bisschen zu steril vielleicht. Dadurch, dass dieser Kreis aus dem Vorfeld entfallen ist. Allerdings, wenn das im Laden liegt, dann sieht das auch nochmal ganz anders aus mit so einem Cover. Solche minimalistischen, sehr aufgeräumten Cover funktionieren natürlich besser, wenn man sie in der Hand hält. Ich persönlich hätte den Kreis mit den Manga-Pens lieber beibehalten. Vermutlich ist es für Egmont Manga aber ein Problem gewesen, dass in diesen Manga-Panels japanische Sprechblasen zu sehen waren. Und vielleicht wollte man die nicht eindeutschen oder konnte es nicht. Und dann wollte man nichts Japanisches auf dem Cover lassen. Vielleicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls, so wird das Cover aussehen, was wir dann am 11. April bei uns in Deutschland in den Händen halten dürfen. Ah, ich glaube, das mit dem Eindeutschen, das ist der wahrscheinlichste Grund. Also hätte ich jetzt auch so gesehen. Ich muss sagen, mir gefällt es minimalistische tatsächlich auch ein bisschen besser. Wirkt halt einfach aufgeräumt, ja. Mir gefällt es ganz gut. Das andere, das wirkt dann für mich dann halt ein bisschen zu überladen. Und ja, kann man sich natürlich drüber streiten. Ich glaube auch, wir werden dann drüber nochmal sicherlich gesondert sprechen, wenn wir es dann tatsächlich in den Händen halten dürfen. Ob das nicht zu steril wirkt, aber ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es jetzt ist. Dann kommen wir jetzt zu der anderen News, die ich gerade eben angedeutet hatte. Der Release von Detective Conan Band 100 wurde verschoben. Er erscheint jetzt nicht mehr zusammen mit Jaiba Band 1 am 11. April, sondern einen Monat später knapp am 10. Mai 2022. Wie Kevin in der News dazu schreibt, ist der Grund dafür, dass die Spezialausgabe und eventuelle Extras in der Spezialausgabe noch keine Genehmigung aus Japan bekommen haben, kein Approval endgültig von Shogakukan. Deswegen gibt es da auch bisher keine News zu. Kevin schreibt aber, dass der reguläre Band 100 schon vollkommen genehmigt ist. Also das hängt dann nur noch an der Special Edition scheinbar. Wir durften dann auch exklusiv das deutsche Cover veröffentlichen mit dem Conan und dem Sonnenuntergang. Auch schon mal ein Einblick, wie das Schlüsselloch auf dem deutschen Band wirken wird, der bekanntlich Jin ist, wenn man den japanischen Band kennt. Und die Inhaltsangabe ist auch dabei. Als mehrere nicht identifizierte Leichen von Ausländern gefunden werden, ist schnell klar, es handelt sich eindeutig um das Werk der schwarzen Organisation. Und damit keine geringeren als Jin, Wodka, Chianti, Korn, Wermut, Kier und Rum. Was folgt, ist ein beispielloses und erbittertes Duell zwischen dem FBI und der Organisation. Ja, schade, dass der Band jetzt im Monat verschoben wird. Ehrlich gesagt aber bevorzuge ich es, wenn wir keine solchen Doppelreleases haben. Deswegen ist das, finde ich das tendenziell in der Hinsicht sogar gut. Wir hatten ja auch letztes Jahr schon, dass eigentlich Seo's Tea Time und die Lone Wolf Edition zusammen erscheinen sollten. Und auch da führte dann eine Verschiebung dazu, dass das dann keine doppelten Releases in Deutschland waren. Ein bisschen schade ist es schon, aber ich glaube, den einen Monat halten wir auch noch aus. Und wenn wir dafür eine tolle Special Edition bekommen, dann hat es sich wahrscheinlich am Ende nochmal doppelt gelohnt. Ja, ich sehe das jetzt auch nicht so problematisch, ne? Zumal wir ja auch dann Inhalte haben, wie du schon sagtest, durch diesen ursprünglichen Doppel-Release, die wir von Gosho Aoyama genießen können. Von daher bin ich da auch relativ entspannt. Ja, ich finde es halt tatsächlich ärgerlich, dass es kein Doppel-Release geworden ist, weil ich glaube, auch EMA hat sich das ein bisschen ausgedacht, dass man da auch, wie im Japanischen, auf die Synergieeffekte hofft. Also der Kunde geht in den Laden und denkt sich dann, oh ja, Colin Band 100, ja, den brauche ich unbedingt als allererster. Und nimmt dann auch gleich, wenn er schon mal da ist, ne, den ersten Band von Yaiba mit. Weil das hat man eben auch mal so gehört, ja, und dann, oh, erster Band, ja, nehme ich mit. Und ist dann halt eben dadurch dann auf Yaiba angefixt und kauft da die Serie dann weiter. Jetzt muss der Kunde nur im April nur wegen Yaiba in den Manga-Laden oder Comic-Laden oder wohin auch immer laufen. Und ich glaube, das ist dann noch eher unwahrscheinlicher. Vielleicht läuft der Kunde dann im Mai halt hin zu Band 100 und denkt sich dann, ja, nehme ich dann Yaiba eben dann mit, aber dann ist Yaiba Band 1 ja eben schon aus dem Neuheiten-Sortiment verschwunden und irgendwo ganz regulär einsortiert. Ich weiß nicht, ob alle Manga-Läden, ich glaube viele, so einen Bereich haben, wo sie die Neuheiten ausstellen. Kenne ich jedenfalls so von vielen Buchhandlungen, in denen ich war. Ja, von daher ein bisschen schade darum. Das tut mir ehrlich gesagt ein bisschen weh um Jaiba, dem ich natürlich einen sehr, sehr guten Start wünsche. Bin auch selber sehr gespannt, wie Jaiba denn bei den deutschen Fans ankommt. Kenne die Serie tatsächlich auch noch nicht, bin dementsprechend auch gespannt, was es ist. Ja, aber Band 100 verschoben, kann man tatsächlich nichts machen. Bin auch, ja, dann in dem Sinne natürlich froh, dass man das verschiebt, bevor man irgendwas Halbgares raushaut, wie bei der Lone Wolf Edition und dass man dann wieder zurückrufen muss und so. Das wäre gerade bei Band 100 sehr, sehr, sehr ärgerlich. Von daher lieber einen Monat verschieben, alles in trockenen Tüchern haben, ordentlich veröffentlichen, guten Band haben und dann ist das umso besser. Aber natürlich, Jaiba kann man dann natürlich nicht entsprechend verschieben. Würde ein bisschen, ne, da würde der ganze Trick ja auffallen. Aber ja, ich glaube schon, dass sich immer das so ein bisschen dabei gedacht hat, das mit dem Doppelrelease. Ja, also ich finde es interessant, dass man das nicht machen kann. Ich meine, man könnte ja theoretisch ja aber trotzdem noch verschieben. Weiß ich nicht, wenn man sich das so sehr hofft. Ich glaube nicht, dass die Fan, also wenn man so sehr Fan ist und hinter den Informationen hinterherhechtet, dann kauft man den Band ja egal wie, den Jaiba-Band. Und wenn man nicht so ein Fan ist, dann kriegt man diese Verschiebung ja gar nicht mit und am Ende kommt dieser Synergieeffekt ja trotzdem zum Tragen. Ich weiß jetzt nicht, warum sie es dann im Endeffekt nicht machen, wenn ihnen das so wichtig ist. Vielleicht, weil sie das Ganze jetzt, also dass sie damit nicht negativ auffallen wollen, keine Ahnung. Aber abgesehen davon finde ich es gut, dass die Sachen jetzt nach hinten geschoben werden, wenn wir dann am Ende auch coole Sachen da drin bekommen. Ich bin gespannt, weswegen sich das Ganze jetzt so verschiebt. Also was genau das extra ist oder die Extras sind, die da die Probleme gemacht haben und ob wir die denn dann am Ende so in der Form reinbekommen, wie es sich ursprünglich gedacht hat, das finde ich auf jeden Fall spannend. Da weiß man jetzt aber noch keine, nichts Näheres zu. Da bin ich aber mal gespannt, ob wir da noch mehr zu erfahren werden. Ja, ich bin da guter Dinge, dass wir bei Con News dann, sobald das Ganze durch ist, in eine gewisse Zeit vor dem Band über die Extras berichten können. Und da werden wir dann sicherlich hier auch im News-Podcast und dann später im Themen-Podcast ausführlich drüber sprechen. Dann noch eine kleine News aus dem Egmont Manga Shop mal wieder. Gibt es wieder eine kleine Prämienaktion, nämlich verschiedene Postkarten und Sticker und von DetectiveCon ist diesmal potenziell ein Sticker dabei. Wir hatten ja 2019 schon mal eine Postkarte, die als Prämie dabei war bei einem Bestellwert über 10 €. Dieses Mal ist es von DetectiveCon ein Sticker von Con, der in die Luft springt und dabei beide Arme und Beine so in die Luft auseinander reißt so und dazu noch das DetectiveCon-Logo. Die Aktion geht bis Ostern 2022 im Shop und ab einem Warenwert von 30 € diesmal kann man dann eine der Prämien wählen und eben darunter diesen DetectiveCon-Sticker, nur solange der Vorrat reicht. Ich muss sagen, ich habe damals extra wegen dieser Postkarte im Egmont Manga Shop was bestellt. Jetzt bei dem Sticker mit 30 € Warenwert statt 10 € Warenwert muss ich sagen, da werde ich wahrscheinlich nicht zuschlagen. Ja, sehe ich ähnlich, Und deswegen, ja, muss ich sagen, die Postkarte, das war originell, das war super und ein Wert von 10 €. Das hat man auch gut und schnell zusammen gehabt. Aber jetzt persönlich sehe ich es auch eher kritisch, weil du musstest das Dreifache an Wert halt reinlegen, nämlich 30 € und bekommst halt einen Sticker dafür. Und ich persönlich bin halt eher der Postkartensammler als der Stickersammler. Deswegen bin ich bei dieser Aktion dann raus. Aber wenn es halt Leute gibt, die noch ein Stickeralbum haben oder so oder ihre Wohnung mit Stickern zukleben, dann ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wobei ich halt sagen muss, der Preis von 30 € Warenwert ist schon ziemlich heftig dafür. Ja, man muss auch mal irgendwie Hand aufs Herz sagen, wer würde denn den Sticker auch irgendwo hinkleben? Oder ob das nicht ein reines Sammelobjekt ist. Ich meine, ich habe die Postkarte, könnt ihr ja mal sagen, ob ihr sie verschickt habt. Ich habe sie bei mir in meinem Schrank vor den Connell-Büchern stehen, so als eine Art Souvenir. Und die hätte ich jetzt auch nicht irgendwohin verschickt und die Sticker, die hätte ich auch wahrscheinlich nicht irgendwohin geklebt. Ja, da stellt sich mir dann auch die Frage, ja gut, wenn du sie eh nicht hinklebst und es geht dir nur ums Sammeln, ist das das dann wert? Und ich habe auch die für mich die Entscheidung getroffen, nee. Ist es nicht. Und ich glaube, beim letzten Mal hatte ich dann auch von Your Name Hardcover Luxury Edition geholt und dann war das auch ohne Probleme erreicht, diese 10 € und jetzt ist es halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, also wenn man sowieso eine Großbestellung vorhatte und einem noch irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen Sonderbände fehlt oder sowas, dann ist das jetzt eine Überlegung wert, das im Shop zu kaufen, aber ansonsten jetzt nur extra für Sticker würde ich das jetzt nicht machen. Ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt ja das, soll ja die The Complete Colorwork soll ja kommen, das Artbook. Und das ist ja, soweit ich weiß, ist das angekündigt mit 32 € irgendwas, wenn ich mich richtig entsinne. Und da könnte man ja so eine Aktion dann eigentlich theoretisch perfekt mit kombinieren. Also, keine Ahnung, dann könnte man sich nochmal was anderes überlegen. Aber ich meine, das ist ja jetzt fürs Frühjahr für den Band 100 eingesetzt und deswegen finde ich die 30 € halt irgendwie nicht passend, weil. Wenn man auf die 10 € gegangen wäre, dann müsste man ja für Band 100 trotzdem, also entweder kauft man dann zweimal, also einmal Special Edition, einmal normal, oder man kauft noch was anderes mit, um auf die 10 € zu kommen. Aber bei 30 €, da kaufst du Band 100 und was dann noch? Also das ist halt das Problem, glaube ich, da dran. Und deswegen finde ich die Aktion jetzt tatsächlich nicht ganz so gelungen und ich selber werde da auch nicht zugreifen. Ja, kann man 5 Sonderbände für 6 € kaufen. Ist man, ja, vorausgesetzt, man hat sie noch nicht. Aber der wahre Conan-Fan hat die natürlich schon im Regal stehen. Von daher, ja, hast natürlich recht. Ja. Und auch ursprünglich hatte Egmont Manga noch von 25 € gesprochen. Das wurde dann später korrigiert auf 30 €. Bei 25 €, wenn man dann irgendwie noch nicht alle Con-Bände hat, wären es dann 4 Bände gewesen. So müsste man sich dann 5 kaufen. Ja, also diese hohe Schwelle ist auch für mich das K.O.-Argument. Und ich, noch zu der Frage von vorhin, ich habe meine Postkarte auch nicht verschickt. Dies ist ein Sammelobjekt eher. Kommen wir damit zu den Weekly-Kapiteln in Deutschland. Beim letzten News-Podcast waren die Weeklies wegen Verschiebung des Falls 312, Kapitel 1085 bis 1087 noch nicht vollständig erschienen. Deswegen jetzt hier nochmal eine kleine Zusammenfassung davon. Also Yukimiso war bei einer Maskenheiratsparty, wo man sich verkuppeln lassen kann irgendwie in Japan, weil die soziale Gesellschaft mit dem Heiraten da inzwischen so zersetzt und zerstört ist, dass man solche Massenpartys braucht, um die Leute überhaupt zu verkuppeln. Da ist, weil er sich fühlt sich genervt von seinen Eltern und seinen Brüdern, die ihm sagen, hol dir mal eine Beziehung ran. Dabei trifft er zufällig dort auch auf Chihaya Hagiwara, die Schwester von Kenji Hagiwara, die wir auch schon in einem vorherigen Fall kennengelernt haben, als eine seiner Kolleginnen. Die ist da auch bei der Party und wie es immer bei solchen Gelegenheiten dazu kommt, passiert dann ein Mord. Con, Kokoro und Ran waren auch in der Gegend und kriegen davon mit. Und so ermitteln sie ihn dann da in Tokio tatsächlich mit Sato Takagi und Migure noch dabei. Wer dann eine gewisse Frau unter den drei Bewerbern, wo auch Jugo, der vierte Bewerber war, irgendwie mit der zusammenzukommen, wer von den dreien sie ermordet hat. Dabei kriegen wir auch noch Flashback-Sequenzen zu Junpei Matsuda, der ja, mit dem ja Shihaya auch eine gemeinsame Vergangenheit hat, wie wir aus dem letzten Fall schon gelernt haben. mit ihr und auch in diesem Fall mehr Einblicke bekommen, dass sie eben auch auf derselben Oberschule waren, nachdem Matsuda sich ja in der Grundschule in Chihaya verliebt hatte und sie seine erste Liebe war, waren sie dann auch zusammen auf der Oberschule, wo er dann den Selbstmord einer von Chihayas Freundinnen verhindert hat, und kriegen dazu noch Flashbacks und so ein bisschen einen Moment zwischen Chihaya und Takagi, weil Takagi sich ähnlich wie Matsuda auch immer dazwischen wirft, um das Leid anderer zu verhindern. Was dann auch so in einem kleinen Moment gipfelt, wo man Takagis Badass-Momente in Anführungszeichen aus vergangenen Fällen sieht, wo er eben sehr selbstlos agiert hat und sich selbst in Gefahr gebracht hat, um andere aus Gefahrenzone rauszubringen. Der Fall wird dann vom schlafenden Kokoro gelöst, mal wieder zum ersten Mal seit Band 92. Sehen wir den mal wieder im Manga. Und es wird angedeutet, dass Chihaya, die sich dann nach der ganzen Schlussfolgerung und so bei Con bedankt, dass er heute auch wieder so aufmerksam war, wo Con dann in der Nähe von Kokoro sitzt, wo man sich vielleicht denken kann, aha, Chihaya ist auch so einer von diesen Charakteren, die wissen, wie schlau Con ist. Das hat sich auch schon im letzten Band angedeutet. Und dann kriegen wir noch so ein bisschen ein kleines romantisches Getease zwischen Jugo und Chihaya, auch wie im letzten Fall. Ja, wieder einer dieser Fälle in letzter Zeit, die sich auf Flashbacks für Charaktere aus dieser Freundesgruppe von der Polizeiakademie bezieht. Was natürlich im Vorfeld von Film 25 im Manga jetzt wahrscheinlich auch kein Zufall ist. Dennoch ist es mit den ganzen Charaktermomenten ein relativ schöner Fall gewesen und auch der Fall an sich war durchaus lesenswert und ja, hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Also bei mir ist es tatsächlich auch ähnlich gewesen. Die Rückblicke sind eigentlich ganz schön. Es sind viele Charaktere dabei und das Zusammenspiel, so Sato Takagi, ne, das ist halt alles irgendwie in der Gesamtheit ganz schön zu lesen. Der Fall selber, ich muss sagen, ich fand den jetzt, also der war in Ordnung, auch das mit diesem Umknicken und dem, ne, also der Trick, den das Opfer dann verwendet hat, um eine Nachricht zu senden, das fand ich eigentlich ganz cool. So eine Idee ist aber für uns als deutsche Leser wieder mal ein bisschen schwierig, weil das viel mit den Schriftzeichen spielt. Das ist dann immer ein bisschen schade für uns. Ansonsten, ja, ein schöner Dreikapitelfall. Und wo Lasse das jetzt gerade erwähnt hat, dass Kogoro schon lange keinen Auftritt mehr hatte, freue ich mich dann doch im Nachhinein umso mehr, dass man ihn dann immer wieder gesehen hat. Das war mir gar nicht so bewusst, aber das ist ja dann immer wieder mal cool, wenn man den schlafenden Kogoro auch mal wieder sieht. Dann ist jetzt in der letzten Woche bereits das erste Kapitel vom nächsten Fall erschienen, Fall 313, wo ich jetzt vom ersten Kapitel die Handlung so ein bisschen Überblick anreißen werde und die vollständige Besprechung folgt dann wahrscheinlich im nächsten News-Podcast. Fall 313, wir sind wieder in Kyoto, wo Ran und Kasua verschiedene Restaurants besuchen, wo sie dann aber merken, huch, ihr Fahrer, der sie da irgendwie neben dem Touristenführer sie irgendwie durch die Stadt fährt, ist Murayori von der Butler von Momiji-Oka, wo sie dann feststellen, ach, Momiji ist wahrscheinlich auf dem Weg zu Heiji und ob sich Yori dann gar keine Sorgen macht, dass er Momiji gar nicht beschützen kann. Und Yori sagt dann aber, nein, nein, ist okay, Fräulein Oka ist in Begleitung von einer Person, die noch sehr viel fähiger ist als ich. Wir sehen dann Heiji, Kogoro und Konnen, die bei einem Meeting sind, quasi für ein Theaterstück. Was quasi so auf wo fiktionalisierte Versionen von Heiji und Kogoro die Hauptrolle spielen sollen. Und da sind sie im Meeting mit Produzenten, Theaterregisseur und so, um das irgendwie das Skript zu besprechen. Und bei diesen Sachen platzt dann eben auch Momiji rein, die sich an Heiji ranmacht. Und wir sehen, dass die noch fähigere Person, die Yuri erwähnt hat, dass es sich dabei um Vize-Dezernatsleiter Hyuei Kuroda handelt aus Tokio, der wegen einer anderen Angelegenheit gerade in Kyoto war, aber sich dann hier, als das erledigt war, angeschlossen hat bei Momiji und jetzt hier sie begleitet hat. Es folgt, wie gesagt, ein bisschen Geflirte von Momiji, aber auch Besprechung zu diesem Theaterstück, wo dann auch erwähnt wird, dass es eigentlich eine Schauspielerin dabei sein wollte, die jetzt aber scheinbar Suizid begangen hat vor einiger Zeit. Und es bildet sich dann raus, dass von diesen vier Leuten beim Meeting einer stirbt und dann wahrscheinlich die anderen drei die Verdächtigen sind. Und da werden Kon, Kogoro, Heiji, Kuroda und vielleicht auch Momiji dann ermitteln. Und es muss sich noch zeigen, einerseits, was bekommen wir Romantisches, weil Momiji und Heiji und Kazuha ist ja immer Romantik auch im Vordergrund, aber auch, was genau macht Kuroda eigentlich in Kyoto, was ist seine Verbindung zur Oka-Familie, die Familie, die ja auch eine Verbindung zur Haneda-Familie hat, mit Koji Haneda, dem Mordfall vor 17 Jahren, wo sich ja auch Kuro dafür interessiert und was diese ganze Rum-Thematik ist. Auch wenn wir inzwischen wissen, dass Kuro da nicht Rum ist, ist seine genaue Rolle in diesen ganzen Stories noch nicht ganz klar. Und auf diesen beiden Fronten wird es dann bestimmt interessant zu sehen sein, was wir da für Hinweise und Szenen bekommen in den nächsten paar Kapiteln. Gut, damit kommen wir zur spoilerfreien Zone. Hier haben wir als erstes eine weitere Meldung zu Film 25, denn dort wurde jetzt der finale lange Trailer veröffentlicht mit einer Länge von 90 Sekunden, wie immer. Dabei wurde auch das neue Filmending vorgestellt. Es handelt sich dabei um das Lied Chronostasis von der japanischen J-Rock-Band Bump of Chicken, die auch in anderen Anime gerne mal Themes und so beigesteuert haben und jetzt zum ersten Mal auch bei Detektiv Conan dabei sind. Wir haben das Übliche in diesem Trailer, viel Spannung, viel Musik und viel Explosion, Bomben, Skateboard, allem drum und dran. Mehr Flashback-Szenen für die Leute aus der Polizeiakademie. Wie fandet ihr den Trailer so? Vielleicht starte ich einmal. Ich fand, es war halt der typische Trailer. Ein paar Szenen haben mich halt wieder darauf angefixt, dass ich den Film sehen möchte. Und ein paar Szenen haben mich etwas abgeschreckt. So zum Beispiel diese Helikopter-Szene da am Ende, die war mir schon wieder ein bisschen too much. Da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, was da kommt. Dann ist mir noch aufgefallen, wir hatten, glaube ich, mal über die alle fünf Jahre, ich weiß gar nicht mehr von welchem, von Bees? Gab es einen Ending-Song von den Bees oder was? Genau. Das ist ja jetzt leider nicht mehr, wird sich ja nicht bewahrheiten, diese Art der, Gewohnheit. Ja, und ansonsten hoffe ich, freue ich mich einfach auf den Film und ich finde immer Trailer spoilern sehr viel, deswegen gucke ich mir den jetzt auch nicht 50 Mal an, um da jede kleine Szene auseinander zu frickeln, sondern freue mich dann einfach auf das finale Werk. Ja, da schließe ich mich an. Also ich schaue jetzt in der Regel auch Trailer nicht unbedingt oder halt, wenn es sich vermeiden lässt, manchmal auch gar nicht, um komplett neu an den Film ranzugehen. Den habe ich jetzt halt mal gesehen und ja, ich muss sagen, also das Ending gefällt mir so vom ersten Reinhören schon ganz gut. Bin dann gespannt, wie es im Film sein wird. Und ja, beim Film selber bin ich auch drauf gespannt, wie das dann sich alles zusammenfügt mit der Halloween-Party, dann der Einbindung der Vergangenheit da von den Freundesgruppen da, wie das dann bis hin zum aktuellen Fall mit dem Bombenleger, der da ausgebrochen ist und all sowas da. Bin ich sehr gespannt drauf, freue mich darauf, den Film zu sehen und ja, vielleicht kommt er ja irgendwie zu uns in der KZ Anime Night in die Kinos oder landet bei Crunchyroll jetzt mit so einer Aktion, wie sie Anime On Demand damals hatte, mit einem Extra-Ticket. Oder wir kriegen den Film einfach so bei Crunchyroll im Abo. Das wäre auch schon sehr nice, aber mal abwarten. Wenn es was Neues dazu gibt, werdet ihr es bestimmt bei Con News lesen. Dann auch mit Bezug auf Zero's Tea Time haben wir offiziell den Start von dem Zero's Tea Time Anime weiter eingegrenzt bekommen. Denn er startet jetzt im April, wurde offiziell in der Weekly schon Sunday bekannt gegeben. Ja, fast ein bisschen schade, dass es nur April ist, obwohl wir jetzt schon dann Februar und jetzt März haben, dass da noch keine genaueren Daten zugenannt werden. Aber gut, weitere Informationen, die wir bekommen haben, es wird im Fernsehen in Japan auf den Sendern Yomiuri TV in der Kansai-Region und bei Tokyo MX in der Kanto-Region bzw. Tokio laufen. Das ist ein bisschen was anderes als bei Detective Con. Da läuft zwar in Kansai auch bei Yomiuri TV, aber in Kanto, Japan bei dem Nippon TV-Netzwerk. Da unterscheidet sich Zero's Tea Time also ein kleines bisschen. und es wird auch im Satellitenfernsehen zu sehen sein. Produziert wird es ebenfalls von TMS Entertainment, derselben Firma, die auch Con produziert. Dementsprechend ist das Produktionsteam voller Veteranen, die in verschiedenen Rollen auch bei Con gearbeitet haben, die jetzt aber bei ZUS Tea Time zuständig sind. Und zudem haben wir auch Ending-Themes und Opening-Themes schon angekündigt bekommen. Shooting Star von Rakura und Find the Truth von Rainy. Wobei man Rainy noch ganz interessant ist anzumerken. Rainy ist eine 13-jährige Sängerin tatsächlich, die bisher nur Cover-Songs veröffentlicht hat. Und dieses ZUS Tea Time Ending wird ihr erster kommerzieller eigener Song sein. Sie wurde auch von dem Being Giza Label unter Vertrag genommen, die ja sehr viele der Detektiv-Con-Titelsongs an dem Opening und Endings veröffentlichen. Da ist sie jetzt auch untergekommen. Sehr interessant, da irgendwie eine 13-jährige Sängerin zu haben, aber gut. Was auch noch angekündigt wurde, ist, dass Überraschung, Überraschung, Toru Furuya, der Synchronsprecher von Amuro Bourbon, beziehungsweise Ray Furuya, wird weiterhin Amuro sprechen. Ich glaube, das hat niemand irgendwie anders erwartet, aber tatsächlich wird er die Rolle sprechen. Er sagt, er freut sich, dass das seine erste Hauptrolle in einem Anime ist seit irgendwie 13 Jahren, weil er sonst meist nicht den Protagonisten spielt, aber hier bei ZUS Tea Time ist er der Protagonist, was alles ja diese ganzen Infos dafür sprechen und jetzt auch hoffentlich endgültig bestätigt ist, dass ZUS Tea Time wirklich ein eigener Anime wird. Wir sind da ja gebrannte Kinder inzwischen durch White Police Story, was dann ja irgendwie doch Teil von Conan war. Und aber ZUS Tea Time, wie es jetzt aussieht, im April wird als eigenständige Serie teilweise auf anderen Sendern laufen, auch wenn es von derselben Firma kommt. Und wie gesagt, wie auch in anderen News bisher schon, weltweites Streaming wird über Netflix erfolgen. Und auch in Japan wird die Serie bei Netflix im April laufen. Ich habe eine Frage, ist das typisch, dass die Fernsehsender wechseln? Also dieser Wechsel auf Tokyo MX, ist das normal in Japan? Also zumindest in den USA ist es ja bei Serien immer so, die sind dann auf einem Sender sehr prominent und dann werden meistens auch die Spin-offs auf dem Sender gehalten. Ist das in Japan anders? Das hat mich auf jeden Fall verwundert, wenn das keiner weiß, das ist auch nicht schlimm, aber irgendwie, keine Ahnung, kenne ich das so anders. Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Ansonsten freue ich mich darauf, endlich wieder neue Content, auch wenn ZUS Tea Time ist, was ja von uns immer manchmal mit kritischem Auge beleuchtet wird. Und es ist schön, dass es jetzt auch wirklich eine eigene Serie ist, nach den ganzen Diskussionen, die wir wegen Wild Police Story hatten. Ja, und da bin ich gespannt, wie es jetzt am Ende umgesetzt wird. Also für mich ist klar, wenn man, den Manga nicht mag, dann wird man auch den Anime nicht mögen. Also alle Leute, die da, weiß nicht, den ersten Band gelesen haben und sich gedacht haben, was ist das denn für ein Mist? Also ihr werdet auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich keinen Gefallen im Anime finden. Ich werde aber auf jeden Fall reingucken und freue mich schon, dass er veröffentlicht wird und ich sehe das ja immer ein bisschen lockerer und auch ich kann da durchaus, spielt zwar im selben Universum, aber ich verstehe schon, dass das noch eine andere Serie ist, die anders funktioniert als Detektiv Conan, deswegen ja, freue ich mich doch durchaus darauf und hoffe inständig, dass es eine eigenständige Serie ist, auch tatsächlich und nicht irgendwie auf Content-Sendeplatz läuft oder solche Geschichten, aber das haben wir jetzt irgendwie, ist ja mir jetzt deutlich rausgehört, dass das wohl nicht der Fall sein wird. Ich freue mich. Ja, ich bin ja etwas skeptisch bei Netflix tatsächlich, weil Netflix ja eigentlich, so kenne ich es, dafür bekannt ist, Serien nicht mehr nach und nach zu veröffentlichen, sondern alles auf einen Schlag rauszuhauen. Also neue Staffel einer Serie ist da. Ja, komm, alle 13 Folgen auf einmal, zack, an einem Tag veröffentlicht. Ob das denn hier auch so sein wird, kann man eigentlich fast von ausgehen, wenn mein Muster sich bei Netflix oder das ich von Netflix kenne, sich innerhalb der letzten paar Monate nicht geändert haben sollte. Und Stichwort Synchronisation ist ja auch noch ein Punkt, der ganz spannend ist, weil Netflix eigentlich auch nichts in OMU zeigt, so wie Crunchyroll ist ja eigentlich eher aus dem OMU-Genre, falls man das so nennen kann, herausgewachsen, während Netflix hat ja eigentlich, ich würde sagen, gar nichts im deutschen Katalog, was OMU ist, sondern, also man kann es OMU schauen, aber, oder einiges OMU schauen, aber in der Regel sind die Sachen, die bei Netflix da sind, haben zwingend eine deutsche Synchronisation. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass Zero's Tea Time eine deutsche Synchronisation bekommen wird, wenn es starten wird. Und ja, dann ist natürlich auch die Frage, wer dafür verantwortlich ist, diese Synchronisation zu machen, weil wir natürlich auch in Deutschland sehr, sehr viel auf einen Schlag jetzt haben, was synchronisiert werden muss. Stichwort Zero's Tea Time, Stichwort neue Folgen bei ProSiebenMax und auf DVD, das scharlachrote Alibi. Also da ist sehr, sehr viel im Raum, was synchronisiert werden muss. Ich hoffe auch, dass es eine gute Qualität wird. Bei Netflix ist man ja auch durchaus Umbesetzungen gewohnt, ja, die dann hoffentlich nicht auf Zero's Tea Time zutreffen. Wobei haben wir da so einen festen Cast, auf den man setzen kann. Ja, Bourbon hat natürlich schon eine Stimme im Deutschen, aber ansonsten, ja, haben wir so viele Charaktere, die dort aus dem Conan-Universum auftreten. Ja. Ja, wir haben ja Azusa, die war ja jetzt letztens erst in Film 20 und 22 Bettina Kenny gesprochen und Staffel 5. Die wird hoffentlich auch dann dabei sein. Und ja, Midori Kuriyama ist die Frage, die taucht ja nur wirklich ganz, ganz selten auf. Ja, aber so die klassischen Conan, Ran, Kogoro ist ja eigentlich gar nicht. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Nö, die tauchen gar nicht auf. Ja, es sei denn, die machen es im Anime anders. Das kann natürlich sein, aber ich, ja, dementsprechend wäre eigentlich, also bei den Azusa und so weiter, ja, wenn es eine Umsetzung gibt, da wäre ich nicht der Allerkritischste. Wobei ich weiß, dass die Conan-Community da sehr, sehr kritisch sein kann. Stichwort Heiji und Kazuha-Umsetzung bei Film 21, aber das ist vielleicht noch ein anderes Blatt. Also wenn Bourbon umgesetzt wird, ja, wäre schon ein kritischer Punkt, weil ich die Stimme schon sehr verinnerlicht habe bei ihm. Und Shuichi Akai tritt er nicht auch manchmal auf? André Kamel haben ja auch Stimmen. Ja. Da, bei Camel ist aber der Synchronsprecher verstorben Ach, jetzt erst vor kurzem, stimmt, ne? ja. Na dann wird man da eine Umbesetzung bekommen. So oder so. Und Shuichi Akai hat eigentlich keine Sprechrolle. Ah, okay, ja gut. Ich sollte mir Zero's Tea Time die Manga nochmal durchlesen und darauf achten, wie viele Charaktere aus dem Conan-Universum da Ja, irgendwie aber auftreten. es kann natürlich sein, dass sie da was ändern, dass sie dann irgendwelche Momente, wo Bourbon an Shuichi Akai denkt, dass dann irgendwie im Anime das erweitert ist, wo man dann Akai auch reden hört oder so. Das kann ja durchaus sein. Ja. Aber das muss man sehen. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt, ich will mal so ein Beispiel geben von so einer ne möglichen Netflix-Veröffentlichung. Nämlich mit Kumi Can't Communicate, was ja auch ein Manga aus der Weekly Shonen Sunday ist, der jetzt ein Anime bekommen hat, auch von Netflix weltweit veröffentlicht. Da war es so, dass der Anime dann gelaufen ist in Japan und die Folge dann dementsprechend 2 Wochen später auf Netflix veröffentlicht wurde, OMU. Das war dann bei Kumi so, dass dann eben die erste Folge 7. Oktober in Japan und dann 21. Oktober bei Netflix weltweit. Und die Serie lief dann bis Dezember in Japan und Januar 2022 in Deutschland. Und jetzt diesen Monat am 7. Februar kam dann auch eine Synchro-Fassung für Komi, wurde dann nachgeliefert. Also einen Monat nachdem die OMU-Ausstrahlung bei Netflix abgeschlossen war. Das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen, wie Netflix so Anime-Veröffentlichungen handhaben kann. Aber das wäre ja zum Beispiel eine Variante, wenn sie das bei Zero's Tea Time so machen wie bei Komi, selbes Magazin, irgendwie selber Publisher irgendwie, keine Ahnung, ob man daraus irgendwas ableiten kann, aber wenn sie es dann so ähnlich machen würden, das würde ja für uns in Deutschland einen relativ guten Zeitrahmen für Zero's Tea Time bedeuten. Aber natürlich ist das nur Spekulation und ein Beispiel, wie Netflix sowas mal gemacht hat. Ja, ich hatte es schon einmal gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Ich bin kein großer Fan von der Entscheidung, es bei Netflix zu zeigen, weil ich kein Netflix habe. Und ja, habe da keinerlei Erfahrungswerte, aber es ist natürlich dann etwas, wo ich mir dann im Zweifel halt noch ein extra Abo deswegen zulegen muss. Das nervt natürlich irgendwie, aber gut. Wenn das irgendwie, da würde ich es mir natürlich wünschen, dass es so wäre, dass alle Folgen auf einmal auf einen Schlag kommen, aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, sondern dass es dann halt so peu à peu erscheint. Und dann muss natürlich dann entsprechend auch das Abonnement, geht dann wohl über einen Monat hinaus. Ja, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Das würde mich nicht so stören, wenn das jetzt bei Crunchyroll gewesen wäre oder so. Aber ja, so stört es mich dann doch, weil es halt wieder ein Abo mehr ist. Aber gut, bin ich wahrscheinlich ziemlich allein auf weiter Flur, weil Netflix ja doch etwas ist, was sehr viele Menschen haben. Dann haben wir dieses Jahr auch wieder Conn-Cafés, wie letztes Jahr auch, 2021, diesmal die Conn-Cafés. 2022 mal wieder natürlich ganz im Stil der Filme, also viel Promotion auch für die Charaktere aus dem Film. Wir haben dann diesmal dieses Jahr auch wieder 7 Standorte unter dem Thema Police ex Cafeteria für dieses Conn-Café. Vom 1. April, die meisten, manche auch vom 7. April und vom 8. April bis dann Mai, Juni, je nachdem, an welchem Standort man ist. Es gibt wieder 3 Cafés in Tokio, eins in Shinjuku, eins in Shibuya und eins in Soramachi. 2 in Osaka, eins in Umeda und eins in Abeno. Eins in Naka in Nagoya und eins in Kita in Sapporo. Das ist relativ deckungsgleich mit denen von 2021. Da gibt es dann wieder Essen im Stile von Con, mit Con-Themes und auch natürlich reichlich Merchandise zu kaufen, was man dann, nachdem man dort gegessen hat, kann man neben der Kasse auch in den Merch-Shop gehen und dann einiges an exklusiven Merchandises kaufen. Natürlich alles immer noch auch unter Corona bedingten Maßnahmen in Japan. Ja, letztes Jahr haben sie Conn Café ja viel stärker betrieben als in den Jahren davor, wo es dann auch spezielle Thementage gab, wie etwa an Gushi Aoyamas Geburtstag oder beim Release von Band 100, wo es dann spezielle Menüpunkte gab, die es dann nur an diesem einen Tag gab. Und ich nehme an, in diesem Rahmen wird sich auch dieses Jahr wieder diese Conn Café Aktion bewegen. Ja, ich bin sehr glücklich für die Japaner, dass sie wieder die Conn-Cafés besuchen dürfen. Ich selber blicke da leider wie jedes Jahr immer nur neidisch auf die Bilder, die im Internet veröffentlicht werden und ja, schreibe es mir auf meine Traumliste, irgendwann mal so ein Café zu besuchen und vielleicht ein Mahl im Stile des Apoptoxin zu verzehren. Und vielleicht auch noch 10 Jahre jünger zu werden, kann ja sein. Und ja, deswegen, ja, freut es mich für Japan. Würde mich super freuen, wenn wir es auch mal in irgendeinem Café hier kriegen. Aber das ist wahrscheinlich nicht realisierbar. Ja, also in Europa glaube ich auch nicht dran. Freue mich aber, wie gesagt, auch für die Japaner, dass es wieder diese Conn-Cafés gibt mit den entsprechenden Speisen. Ich habe auch schon erste Bilder davon auf Social Media gesehen und werde die bei Gelegenheit bestimmt auch nochmal bei uns teilen. Also folgt gerne bei Instagram @connnews, falls ihr da die Bilder sehen wollt. Ja, also sehr, sehr cool, dass es das wieder gibt. Und ja, ich hoffe auch, dass es wieder spezielle Aktionen gibt. Ist natürlich dann an den Film 25 angelehnt und ja, schön, dass es das seit mehreren Jahren gibt und ich hoffe, ich werde, wenn man wieder die Möglichkeit hat, nach Japan zu kommen, dann auch die Gelegenheit haben, so ein Conn-Café besuchen zu können. Ist ja dann doch ein Highlight, sage ich mal, auch wenn man sich da rechtzeitig vorher anmelden muss und wenn die Speisen auch verhältnismäßig teuer sind, logischerweise. Also falls ihr nach Japan fliegt, dann informiert euch rechtzeitig, da gibt es ja die Seite vom Conn Café 2022. Da müsst ihr dann rauf und euch entsprechend für das Café, wo ihr denn hin wollt, registrieren und anmelden. Und ja, ich glaube, dann kann man halt so einen kleinen Teller mit irgendwelchen Appetithäppchen drauf. Der kostet dann umgerechnet 5 € oder so. Also wirklich sehr, sehr teuer für das wenige Essen, was man da bekommt. Es sieht zwar sehr, sehr schick aus fürs Foto, aber da braucht man schon einen Instagram-Account, um das dann da posten zu können, damit sich das der Preis dafür gelohnt hat. Ja. Aber du hast ja hast ja Zugriff auf den Conan News Instagram-Account, von daher würde es sich für dich ja lohnen. Ja. Also wenn ich da wäre, dann mache ich natürlich, bestelle ich alle Speisen von der Speisekarte. Die werden Augen machen, wenn ich da bin. Ja. Als nächstes hatten wir eine News darüber, dass eine weitere Staffel der DVD-Veröffentlichung in Japan begonnen hat. Und die News dazu hatte Johannes geschrieben. Ja, das ist richtig. Und zwar ist eine neue Staffel veröffentlicht worden, jetzt schon die 30. Das ist ja eine ganze Menge. Und auch diese Staffel folgt jetzt auf Staffel 29 mit Volume 8 und ist so zu sehen oder wird beworben als der Countdown zu Episode 1000, die wohl nicht in dieser 30. Staffel enthalten sein wird, aber dann wohl in der 31. und dann wahrscheinlich auch in Volume 1 der 31. Staffel. Von daher ist es jetzt noch so ein bisschen das alles, was noch davor ist. Und wir fangen an mit Episode 960, 961. Und das sind so ein paar Filler-Fälle. Und danach geht es weiter mit Episode 969, 970. Also es geht nicht ganz chronologisch weiter, denn dazwischen läge noch ein Dreiteiler, Kogoro Maurice großer Vortrag. Das war Episode 962 bis 964. Und der hätte dann hier nicht mehr drauf gepasst, deswegen hat man den ausgelassen. Und der Vierteiler Riesenmonster Gomera versus Kamen Yaiba, an den erinnert ihr euch vielleicht noch, weil er eben damals zu Neujahr ausgestrahlt wurde. Das war mit Teiji und wo sie in Osaka gewesen sind. Da gab es schon eine Veröffentlichung, also diese Folgen wurden schon als eine Art Special veröffentlicht auf DVD und sogar als Blu-ray, was relativ selten ist, dass Episoden auch also normale Episoden auf Blu-ray veröffentlicht werden, weil normalerweise werden die nur auf DVD veröffentlicht, der regulären Episoden, aber das war jetzt so raus und deswegen ging es dann weiter mit 69, 970, das war die Mystery Tour in Kaga und diese Staffel ist jetzt, wie gesagt, gestartet, da liegt immer auch ein kleines Artwork dabei, also von dem Cover Artwork eine Postkarte in der DVD-Box, kostet 32,50 € für, wie gesagt, 4 Episoden, ist ja, wenn man sich alle von allen Staffeln alle DVD-Boxen gekauft hat, eine ganze Menge Geld. Und es ist natürlich nur die japanische Tonspur enthalten. Deutsche Tonspur findet sich nicht darauf. Wäre auch sehr überraschend. Und ja, das ist soweit jetzt der Stand der Dinge. Und das wird jetzt noch weitergehen. Also mindestens 8 Volumes können wir rechnen, die jetzt noch erscheinen werden bis Episode 1000 von dieser Staffel. Und ja. Ich glaube, wenn ich in Japan wäre, ich würde mir diese würde tatsächlich auf diese Volume-Box vielleicht sogar verzichten, wenn man mal die Preise bedenkt, wohlgemerkt. Es ist ja schon eklig. Also, boah, 32,50 € für 4 Filler-Folgen quasi, also eigentlich 3, aber oi. Ei, Ja, ich sag mal, wenn man die 29 Staffeln davor alle komplett, alle Volumes hat, dann wird man wohl auch diese kaufen. Aber ja. natürlich ist das ein Argument zu sagen, okay, Filler-Folgen, die kann man vielleicht auch auslassen. Ja. Dann hatten wir die News, dass der Direktor der Gosho Aoyama Manga Factory, Toshimitsu Ishida, Ende des März jetzt in Ruhestand geht, am 31. März. Seit März 2010 war er in der Gosho Aoyama Manga Factory tätig, also jetzt genau 12 Jahre. Ishida hat sich in einem Statement bedankt, dass er da so lange arbeiten durfte. Hat sich bei Gosho Aoyama bedankt, bei den zahlreichen Zuschauerinnen, den anderen Mitarbeitern und hatte jetzt eben in den letzten 2 Jahren auch viel mit der Corona-Pandemie zu tun gehabt, sich beschäftigt hat, wie man dann den Laden trotzdem da irgendwie am Laufen halten kann. Aber konnte sich trotzdem irgendwie freuen, dass die Besucher trotz der schwierigen Zeiten so viel Spaß da im Museum hatten. Und ja, geht jetzt in Ruhestand. Seit 2007 gibt es die Gosho Aoyama Manga Factory. Und Ishida hat dementsprechend einen Großteil dieser Laufzeit bisher davon geprägt. Und wie man so hört, auch in den Erzählungen von Philipp, der ja mal da war in Conantown, ist das hier alles ganz toll da. Und ein großer Teil davon ist sicherlich auch auf die Arbeit von Ishida zurückzuführen. Ja, also kann ich nur noch mal betonen, falls ihr mal die Gelegenheit habt, in Japan zu sein, dann fahrt auf jeden Fall mal nach Conantown. Ist zwar etwas abseits, aber lohnt sich auf jeden Fall. Dann nicht mehr in der Gosho Aoyama Manga Factory mit Ishida, sondern mit seinem Nachfolger dann, der, soweit ich es weiß, noch gar nicht feststeht, aber der wird dann bestimmt bekannt gegeben. Ja, wünsche ihm natürlich auch alles Gute im Ruhestand und viel Glück, Erfolg, auch wenn er das hier nicht verstehen wird in diesem Podcast. Ich nehme an, dass er kein Deutsch kann und diesen Podcast auch nicht hören wird. Selbst wenn er Deutsch könnte, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass er diesen Podcast hört. Ja, aber die Gosho Aoyama Factory ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die haben ja auch immer verschiedene Aktionen zu verschiedenen, ja, eigentlich jeden Monat kann man fast sagen. Ja. Das mitzunehmen ist als Deutscher natürlich sehr schwierig, wenn man nicht gerade dort in der Nähe ist. Ich glaube, selbst wenn man in Japan wohnt, kann man da nicht alles mitnehmen. Aber ich nehme an, dass er sie, die Gosho Aoyama Manga Factory, schon sehr geprägt hat und bin gespannt, in welche Richtung das dann mit seinem Nachfolger weitergeht, der natürlich dieses großartige Werk dann fortführen wird. Ich meine, 12 Jahre sind schon eine sehr, sehr beeindruckende Zeit. Wenn man auch bedenkt, dass die Gosho Aoyama Manga Factory jetzt demnächst, ich weiß gar nicht wann genau, ich glaube Ende März ist es soweit, dass sie ihr 15-jähriges Jubiläum feiern wird. Ah, hier 18. März, also doch nicht Ende, sondern eher Mitte März. 15 Jahre und 12 davon von ihm geprägt, also wirklich eine beachtliche Zeit. Und ja, bleibt zu hoffen, dass sein Nachfolger auch ein glückliches Händchen hat, dass alles ja, so läuft, wie er sich das vorstellt, und dass er auch hoffentlich 12 Jahre da am Ball bleiben kann. Und dann die letzte Meldung in der spoilerfreien Zone. Es ist auf Amazon aufgetaucht, Band 101 der Directive-Con Manga-Reihe, terminiert für den 13. April 2022, also relativ nahe zum Kinostart, wie immer in den letzten Jahren auch. Ein neuer Manga-Band zum Kinostart. Und im Shogakukan-Shop steht der Band zwar noch nicht drin, allerdings für den 30. April einiges an anderen Detektiv-Con-Veröffentlichungen, die wie in den letzten Jahren auch dann immer kommt. So steht da drin ein Anime-Film-Comic zu Eine Stadt als Geisel, dann eine neue Veröffentlichung des Anime-Film-Comic zu Film 22, ja auch mit Bourbon passend zum Film. Was dann ist, Anime-Film-Comics erscheinen immer in 2 Bänden, da gibt es dann manchmal auch eine neue Edition, wo dann beides in einem ist. Das erscheint dann hier passend. Dann in 2 Bänden die Manga-Adaption zu Film 15, die von Gosho Aoyamas Assistenten gezeichnet werden, erscheint dann hier auch wieder dazu. Ein neuer Sonderband erscheint dazu, die Polizeiakademie Selection, die sich dann vermutlich all die Intro-Fälle abbilden wird von den 5 Freunden von der Polizeiakademie und vielleicht noch mehr. Und zu guter Letzt erscheint auch noch ein neues Super Digest Book an diesem Tag, nämlich das Super Digest Book 100 Plus, nachdem wir jetzt die letzten paar Super Digest Books hatten, die themenbezogen waren: Recipe Plus, Police Plus, Black Plus, Love Plus. Haben wir jetzt mal wieder 100 Plus, weil wieder 10 Bände zusammengekommen sind. Und das alles erscheint am 13. April und dann in derselben Woche noch der Kinostart von Film 25. Beinhalten wird der Band Kapitel 1070 bis 1080, 11 Kapitel, 4 Fälle, vermutlich, so wie immer, wo es dann ja auch relativ viel Bezug zu diesen Charakteren von aus der Freundesgruppe geben wird. Und da können wir mal gespannt drauf sein, wann der Band denn bei uns in Deutschland erscheint. In den letzten Jahren war das ja so, dass der dann noch tatsächlich im selben Jahr noch kommen konnte in Deutschland, im September dann. Jetzt ist es ja so, dass Band 100 dann verschoben wurde auf Mai. Wie sich das auswirken wird, wird man sehen. Aber ich glaube, weil ja auch alle Kapitel im Weekly erschienen sind, dürfte eine deutsche Veröffentlichung von Band 101 nicht allzu weit entfernt sein nach dem Japan-Release. Wir sind da inzwischen ja sehr, sehr verwöhnt, muss man sagen. Und damit kommen wir zu den Anime-Episoden. Da sind wir in letzter Zeit nicht so sehr mit neuen Folgen verwöhnt worden. Uns bleibt noch der Zweiteil, den wir beim letzten Mal nicht besprechen konnten, weil da die letzte Folge uns noch gefehlt hat. Deswegen heute die einzigen beiden Episoden, die wir besprechen. Episode 1036 bis 1037, Whiteout. Und über diese Episoden erzählt uns jetzt Olli noch mal etwas. Ja, wir beginnen mal damit. Soweit ich weiß, ist Whiteout Englisch für Schneesturm. Korrigiert mich, wenn mich mein Englisch täuscht. Das ist so ein ganz spezielles Phänomen, wo dann mit Lichtreflexion und dem Schnee das so ist, dass es so aussieht, als ob es in diesem Schnee kein Horizont gibt, ne? Genau, kein Horizont mehr gibt, dass man Leute nur noch sieht, dann einfach so, scheinbar in so einem großen weißen Nichts stehen. Und das ist so ein Whiteout-Wetterphänomen. Genau, und diese Information braucht man nicht unbedingt für die Episode, aber es ist ein sehr guter Hinweis, denn sie spielt komplett im Schnee. Denn Professor Agasa macht mit Conan, Mitsuhiko, Ayumi und Genta einen Ausflug in ein Skierholungsgebiet. Und ja, da wollen sie, ich sag mal, ein Wochenende verbringen. Vielleicht ist es auch weniger oder mehr, keine Ahnung. Und während sie dann auf dem Weg dorthin sind, sehen sie, dass zwei Männer sich mit ihrem Auto irgendwie im Schnee festgefahren haben. Und na, dann beschließen sie halt, hier, wir helfen euch, euer Auto wieder flott zu machen, ziehen das da aus dem Straßenrand wieder auf die Straße hinauf, dass die beiden halt weiterfahren können. Und dann unterhalten sie sich halt so ein bisschen, erfahren, dass der eine halt ein Direktor einer Pharmaziefirma ist und der andere ist ein Doktor, der ein Krankenhaus leitet oder darin arbeitet. Und ja, dann erzählen die halt so ein bisschen, dass sie hobbymäßig Jäger sind und ja, in diesem Skigebiet im Wald, der da so ein bisschen in der Nähe ist, da wollen sie halt jagen gehen. Und Ayumi ist da sehr betrübt drüber, weil sie mag Tiere und findet es nicht gut, dass die Jäger halt die Tiere erschießen wollen. Und dann unterhält sich der Leiter der Pharmaziefirma so ein bisschen mit ihr und erfährt dann eben auch, ja, das, was Ayumi halt so darüber denkt, und sagt dann ihr halt so ein bisschen aufmunternd zu, dass sie die Tiere zwar erlegen, aber trotzdem Respekt für die Tiere halt haben. Und damit, ja, geht's ihr dann so ein bisschen besser. Dann fahren alle sozusagen in dieses Skierholungsgebiet. Jeder macht dann da so seinen Teil. Und die Kinder sind zusammen mit Professor Agasa auf der Skipiste und ja, erleben dann da ihre Skirodelabenteuer und ja, haben ganz viel Spaß dann zusammen. Zwischendurch wechselt die Szene mal ganz kurz auf so einen Parkplatz, wo zwei Menschen, ja, drinnen sitzen, zwei Männer, die dann, anscheinend auf irgendwas warten. Mehr erfährt man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Stattdessen geht es dann halt weiter mit den Kindern und dem Professor, und die Kinder wollen dann nach dem Essen nochmal raus auf die Skipiste, weil die sehr energiegeladen sind. Der Professor ist dann allerdings, schon ziemlich kaputt und sagt, nee, ich bleib lieber hier und ruh mich ein bisschen aus. Und die Kinder machen sich dann halt allein auf den Weg. Dann sehen wir noch, wie halt die beiden Männer auf die Jagd gehen, der Doktor und der Pharmaziehersteller. Und dann erzählt der Pharmaziehersteller halt so, ja, sie haben eine neue Medizin entwickelt und der Doktor soll die doch bitte in seinem Krankenhaus halt testen, weil das bringt Geld und würde die Firma vor dem Ruin retten. Aber der Doktor ist da so ein bisschen, ja, ich sag mal, auf der Seite der Menschheit und sagt, ja, aber ihre Medizin hat halt auch viele Nebenwirkungen und das kann ich meinen Patienten nicht antun. Und ja, deswegen möchte er das nicht machen. Und der Doktor sagt dann halt, der Pharmaziehersteller sagt dann halt, ja, aber dein Krankenhaus an sich ist eigentlich bereit dafür, so die anderen, mit denen er gesprochen hat. Und er ist der Einzige, der nicht mitziehen würde, und deswegen beschließt er halt kurzerhand mal, den Doktor zu beseitigen, und dann steht dem nichts im Wege. Und dann kämpfen die beiden zunächst da halt so ein bisschen, und letztendlich gelingt es dem Pharmaziehersteller dann, den Doktor zu überwältigen und zu töten. Und was halt noch eine Rolle spielt, ist, dass die Detective Boys in der Zwischenzeit auf einem Skilift unterwegs sind, um hoch auf den Berg zu fahren, und Ayumi hat dann einen Blick nach unten geworfen in den Wald und hat das Geschehen halt mit beobachtet. Und das bemerkt der Pharmaziehersteller halt auch, und ja, dann beschließt er halt in seiner bösen Art, weil er gerade den Doktor schon halt umgebracht hat, ja, jetzt muss ich da aber auch noch was tun. Und Ayumi druckst dann natürlich so ein bisschen rum oben auf dem Berg und ist total verängstigt, vertraut sich dann ihren Freunden halt trotzdem an und sagt halt, was passiert ist. Und dann, ja, gehen die Kinder sofort zurück zum Skierholungsgebiet, rufen da das Sicherheitspersonal, um halt klarzumachen, ja, da war, ist ein Mord passiert und sie müssen unbedingt was unternehmen. Dann kommt der Mann aber, der Pharmaziehersteller, und sagt halt, ja, nee, das ist alles nur ein Spiel. Die Kinder, ja, legen mich halt gerne mal rein. Stimmt doch, Ayumi. Und dann merken die Sicherheitsmenschen, oh, sie kennen sich, sie sind persönlich vertraut miteinander. Und deswegen, ja, glauben sie halt dem Pharmaziehersteller, dass das alles nur ein Spiel ist. Und die Kinder nutzen dann aber die Chance, um halt abzuhauen, weil sie wissen ja, was die Wahrheit ist. Und dann, ja, beschließt der Pharmaziehersteller halt, die Kinder zu verfolgen. Und dann kommen auch noch die beiden Männer dazu von dem Parkplatz, denn die arbeiten für diesen Pharmaziehersteller tatsächlich. Und dann sagt er halt, hier, wir müssen da auf jeden Fall was machen. Die Kinder dürfen nicht mehr leben, weil sie eben entsprechend gesehen haben, dass er jemanden ermordet hat. Und die anderen beiden sind halt so ein bisschen skeptisch eher, aber er sagt halt, ich habe schon einen umgebracht, also kann ich auch noch die vier weiteren mundtot machen. Und ja, weil die anderen beiden halt für ihn arbeiten und auf sein Geld sozusagen aus dem Job angewiesen sind, schließen sie sich dann ihm halt an und ja, begeben sich dann halt in die Wildnis, sage ich mal, den Kindern hinterher. Und da ist dann halt das Problem bei den Kindern, dass irgendwann dieser Schneesturm aufzieht und ja, dass sie dann ja nichts mehr groß sehen können. Handy hat auch keinen Empfang und sie werden von diesen Typen da verfolgt. Und ja, dann kommt es dann tatsächlich sogar noch dazu, dass sie aufgrund von, ich sag mal, Naturgewalten getrennt werden und plötzlich alle quer verstreut auf diesem Berg sitzen und ja, zu erfrieren oder zu verhungern drohen. Und ja, das ist ganz schlimm. Ich könnte an dieser Stelle schon aufhören, um die Spannung zu halten, aber ein klein wenig gehen wir noch weiter vor, denn Conan schafft es tatsächlich, sich seine Radarbrille wiederzuholen und die Kinder zu orten. Allerdings geht die Brille dann kaputt und er muss sich auf sein Gedächtnis verlassen, um die Kinder zu finden. Aber wir kennen Conan, er hat ein super Gedächtnis und es gelingt ihm dann tatsächlich auch, alle drei Detective Boys wiederzufinden, dass die entsprechend alle wieder vereint sind. Und dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg zu einer Hütte, wo ein festes Telefon ist, weil da wollen sie halt die Polizei rufen. Allerdings kommt es dann, bevor Conan die Hütte betreten kann, dazu, dass er von einer Schneedachlawine verschüttet wird und hinter den drei Detective Boys tauchen plötzlich drei seltsame Gestalten auf. Und damit endet die Beschreibung der beiden Episoden, die wir als einzige in diesem Podcast besprechen werden. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal in die Bewertung der beiden Filler-Episoden über. Ja, also ich fange dann einfach mal an mit meiner Bewertung. Ich muss sagen, ich war zunächst einigermaßen schockiert auf dem heimischen Sofa, als ich die Folge angefangen habe zu schauen. Nicht so sehr wegen dem Inhalt, sondern weil diese CGI-Autos, der diesen Schneehügel hochgefahren sind und du hattest ja die Szene geschildert, wo das eine Auto stecken geblieben ist und dann der Käfer noch da hochgefahren ist. Da muss ich sagen, das sah ganz furchtbar aus. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das wirkte so fehl am Platz, wie diese Autos da rein editiert wurden. Also das fand ich sehr, sehr furchtbar aus. Gott sei Dank haben wir die Autos dann auch recht zügig verlassen. Und ich fand auch diese Szene, die du geschildert hast, mit Ayumi und oh, jetzt das sind ja Menschen und die töten Tiere und so. Und dann, ja, wir töten Tiere, aber wir tun es mit Respekt und du isst ja auch Fleisch, ne? Also, ja, also das fand ich auch eine komische Szene und irgendwie alles, also das fand ich wirklich komisch. Also der ganze Beginn, der hat mich nicht abgeholt, muss ich sagen. Das wurde aber mit der Zeit tatsächlich ein bisschen besser. Auch dieser, aber zunächst noch dieser Kampf, wo dann der Mörder zugeschlagen hatte, das wirkte auch irgendwie, Ja, puh, sehr abstrus, muss ich sagen. Also wir hatten beide irgendwie Gewehre, er hat das andere Gewehr, er hat die anderen Gewehre aber manipuliert und er schießt dann aber auch nicht mit seinem Gewehr, sondern er holt noch das Messer raus, okay. Und ja, dann gab es noch diesen Kampf quasi, wo er dann auf das Gewehr irgendwie einsticht, weil er sich dann versucht zu wehren, das Opfer. Und Ayumi sieht dann immer irgendwie von oben von dem Lift aus das, wo ich mir dann gedacht habe, naja, wenn das Ayumi sieht von ihrem vom Lift aus, warum sehen das denn dann alle anderen nicht, die da in diesem Lift fahren? Das müsste ja auch eine ganze Menge sein. Ja, gut, es ist Schnee aufgewirbelt worden, aber ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass das nur Ayumi hat sehen können. Und naja, gut, aus spannungstechnischen Elementen so gewesen. Danach muss ich sagen, ist es aber deutlich besser geworden. Der Fall hat mir gut gefallen. Auch der Mörder selbst, wie er dargestellt wurde, war irgendwie, wirkte als Charakter überzeugend so. Auch wie er dann versucht hat, ne, das, was du geschildert hattest mit diesem Spiel, ja, wir machen hier nur ein Spiel, ne, wir kennen uns doch und so, ja. Das hat mir ganz gut gefallen und auch diese Verfolgungsjagd insgesamt, also eigentlich alles im Schnee hat mir gut gefallen, wie sie dabei weggekommen sind, außer so ein bisschen diese Sache mit dem Schlitten, den sie gegen den Baum haben fahren lassen. Naja, okay. Fand ich ein bisschen übertrieben, aber das ist noch völlig okay. Aber was ich dann wirklich, ja, too much fand, muss ich ehrlich sagen, das auch gar nicht irgendwie notwendig gewesen war, war, wo sich dann dieses Wellblechdach abgelöst hat. Und das fliegt natürlich, oder diese Teile fliegen genau so, dass sie die Seile zwischen den Detective Boys kappen, sodass sie alle komplett verloren gehen, in diesem Schneesturm. Ja, das fand ich ein bisschen too much. Also, da hätte ja auch irgendwie das Seil reißen können, weil jemand ausrutscht oder wegrutscht oder sowas. Das dann so zu machen, das war ein bisschen übertrieben. War gar nicht nötig, weil die Spannung war auch so schon da. Das hat mich dann schon wieder so ein bisschen gestört. Aber insgesamt muss ich sagen, war es doch ein ganz guter Fall. Also, so die Spannung war da und auch dieser Moment, wie Conan dann die Detective Voice wieder gefunden hat und die Musik setzt so ein. Also das hatte schon ein sehr schönes Momentum. Deswegen würde ich nicht sagen, das war eine sehr schlechte Episode. Es war halt wieder so ein, ja, es gibt einen Täter und einen Opferfall. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass man drei Verdächtige hat und man muss irgendwie rätseln, naja, wer hat das gemacht, weil man ja alles gesehen hat, wo ich eigentlich nicht so ein großer Fan bin, aber hier hat das doch ganz gut funktioniert. Deswegen würde ich schon sagen, so 3,5 Schneebälle oder so kann man, glaube ich, für die Episode vergeben. Also ich fand die Episoden schrecklich, kann ich an der Stelle sagen, weil, also aus mehreren Gründen, die Sachen, die du schon angesprochen hast, Johannes, diese Sache mit dem Lift, aber dann kommt noch diese komische Szene da oben auf dem Hang hinzu, wo Conny eigentlich schon die Polizei rufen wollte. Und ich meine, warum ruft er sie dann nicht einfach, wie er es ja sonst immer tun würde? Sonst holt dann die beiden Leute dazu oder holt Agatha dazu. Oder also diese ganze Diskussion, die da entsteht und wie das gelöst ist, dass die aus der Menge rausgetrennt werden am Ende, die Detective Boys und Con. Also, das fand ich haarsträubend, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das wirkte so künstlich und so inszeniert. Also eigentlich waren die ja in einer Situation, in der denen hätte nichts passieren können, von tausenden Menschen umringt auf einem Schneehügel. Und die entscheiden sich für die Flucht, weil was soll der Mann machen? Die angreifen und umbringen im volllaufenden Szenario. Das wird ja gar nicht helfen. Er will sie ja mundtot machen, weil sie was gesehen haben. Das heißt, es wird komplett dem Täterprofil nicht entsprechen. Also das fand ich dann nicht so gut. Und dann muss ich sagen, fand ich Cons Entscheidung, aus der Hütte wieder rauszugehen, habe ich. Das hat irgendwie für mich gar keinen Sinn gemacht. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich dann noch mal nachgelesen, wie man sich bei Schneestürmen verhalten soll und wie Conan auf die Idee kommt, mit den Leuten wieder in den Schnee, mit den Kindern wieder in den meterhohen Schnee reinzustiefeln, wo man nicht mehr sieht, wo Abhänge sind oder irgendwelche Abgründe. Also das fand ich ganz komisch, die Entscheidung. Da weiß ich, dass das einzige Argument ja ist, dass er denkt, dass die jederzeit zum Aufschließen können, aber spätestens als er dann das Gebäude verlässt und realisiert, oh, das ist so ein Whiteout, man sieht eh nichts, wie sollen die Täter denn dann zu einem finden? Ich meine, das war ja auch am Ende dann ein bisschen die Quintessenz, dass die nämlich eben nicht mehr irgendwo ihn gefunden haben. Also irgendwie hat sich Con für mich nicht Sinn, also nicht logisch verhalten. Und das hat mich irgendwie unglaublich gestört. Mal abgesehen von der Wellblechszene, die das Ganze ja dann am Ende gefühlt noch bestätigt hat, weil wären die nicht rausgegangen, gut, dann wäre das Dach da ein bisschen weggeflogen, dann hätten sie in der Hütte reingesessen, wo Schnee reinfällt, aber Schnee fällt eh, egal welchem Szenario auf die drauf. Also, ich weiß nicht, das war irgendwie ganz komisch. Ich habe das jetzt auch tatsächlich deswegen nochmal nachgelesen mit dem Whiteout, wie man sich dabei verhalten soll. Ich meine, Whiteout ist ja nochmal eine Spur heftiger, weil man ja komplett die Orientierung verliert eigentlich und so ein bisschen psychologische Ängste dann, auch Urängste scheinbar empfindet in solchen Situationen, eben weil man den Horizont nicht mehr kennt. Gut, das war, ist ja auch für eine Kinderserie ein bisschen too much, aber irgendwie hat das für mich alles hinten und vorne nicht gepasst. Und dann auch zum Beispiel, ich meine, ich erinnere mich an diesen einen COC-Time-Fall, wo Sio dann das Handy rausschmeißt, um eine Nachricht zu verschicken, sobald man ein bisschen Empfang hat. Ich meine, warum bereitet Conn sowas nicht vor? Der weiß das ja eigentlich auch, diesen Trick. Man bereitet eine Nachricht vor und sobald man irgendwie ein bisschen Empfang hat, werden diese Nachrichten rausgeschickt. Dann hätte man nicht dieses Problem, dass man sich nicht verständigen kann mit Agatha. Also ganz viele komische Sachen, die ich einfach überhaupt nicht gut gelöst fand und die mir auch ein bisschen den Spaß an der Episode genommen hat. Also bei mir ist es tatsächlich nur eine 1 von 5, ja, Wellblechdächern an der Stelle. Aber das Argument rauszugehen aus der Hütte zumindest, das war ja doch durchaus, dass diese Hütte jeden Moment drohte einzustürzen. Was sich ja auch gezeigt hat, als die noch drinne waren, hat sich schon das Dach angefangen aufzulösen. Also da stand ja durchaus die Gefahr, dass diese ganze Hütte einstürzt und dann bringt mir das auch nichts, wenn ich dann da drinne stehe und dann von dem Dachziegel, von den Dachbalken erschlagen werde. So, dann fand ich das auch irgendwie doch eine logischere Entscheidung zu sagen, okay, bevor uns das Ding jetzt hier komplett zerquetscht, dann gehen wir halt nach draußen. Dann werden wir wenigstens nicht zerquetscht. So, und wir erfrieren hier drinnen, wenn das Dach fehlt und es reinschneit und wir uns nicht bewegen. Oder wir erfrieren halt draußen. So, und dann ist irgendwie doch die, fand ich jetzt irgendwie die logische Entscheidung zu sagen, okay, wir haben hier noch ein Seil, wir binden uns aneinander fest und gehen dann raus. Also, das war jetzt so für mich irgendwie doch so noch irgendwo nachvollziehbar. Oben bei der Schneedingens, bei der Schneeszene auf dem Hügel oben, da hatte ich das aber schon so irgendwie empfunden, dass es doch eine sehr bedrohliche Situation für die Detective Boys war. Und Conan dann halt irgendwie gesagt hat, okay, ich muss jetzt irgendwie reagieren und muss jetzt irgendwie irgendwas machen. So, wir haben noch keine handfesten Beweise, um den Täter irgendwie zu überführen. Also, weiß nicht, Polizei anzurufen und zu sagen, ja, haben da gesehen, Ayumi hat es da irgendwie gesehen. Ja, einem Kind wird ja häufig nicht geglaubt, so, warum soll das, das wurde ja auch schon öfter mal im Manga so gemacht, dass die Detective Boys irgendwie Verbrechen beobachtet haben oder gesehen haben und die Polizei da nicht geglaubt hatte. Von daher fand ich das irgendwie das Vernünftigste zu sagen, okay, ich hole jetzt zwei Erwachsene dazu, die hier irgendwie Aufpasser sind, Liftleute oder irgendwie sowas, die vom Skigebiet sind und versuche denen die Situation zu schildern. Und es war ja auch hier so in diesem Szenario, dass die denen nicht, einfach nicht geglaubt haben, so. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, was machst du jetzt? Oder was macht der Täter jetzt? Aber da hätte er sich halt irgendwie gepackt am Arm und gesagt, ja, komm, du kommst jetzt mit, jetzt stell dich nicht so an oder irgendwie was. Und dann hätten die Liftleute immer noch nicht reagiert. Von daher fand ich das auch irgendwie da noch nachvollziehbar, Na wegzulaufen. gut, er wäre ja gar nicht wirklich den Abhang runtergekommen. Er hat ja auch kein Ski-Equipment an der Stelle. Also, wie gesagt, ich fand die Szenen nicht logisch. Deswegen, mir hat das nicht so gut gefallen. Aber ich kann auch verstehen, warum man das mag. Vielleicht hat mich dann auch am Ende dieses, das als Whiteout zu bezeichnen, ein bisschen zu sehr getriggert, weil Con das dann auch so gesagt hat und ich mir dachte, okay, das muss irgendwie was Spezielles sein oder sowas. Und dann am Ende war es ja aber gefühlt so vom Storytelling her nur ein normaler Schneesturm. Und ich glaube, bei einem richtigen Whiteout wäre auch Con da nicht aus der Hütte oder hätte der zumindest in der Nähe von der Hütte verharrt und wäre nicht weitergegangen, weil selbst mit der Brille, du siehst ja absolut gar nichts in so einem Whiteout. Du hast ja gar nichts. Du weißt ja nicht mehr, wo vorne vor dir der Boden ist quasi. Das ist halt. Also vielleicht habe ich Ja, mich da auch zu ich. sehr mit Nein, beschäftigt. ich kann das schon verstehen. Ich meine auch die Szene, dass Conan seine Brille verloren hat und sie wiedergefunden hat in dem größten Schneesturm und Ja. im Tiefschnee. Ja, also das ist natürlich auch ein irgendwo dramaturgisches Element gewesen. Wie einiges in dieser Episode. Ja, muss Ja. man, glaube ich, so Ja, ein bisschen vielleicht. stehen lassen. Ja. Vielleicht fehlte mir dann am Ende der Mystery-Fakt nochmal. So dieses Ende war dann auch so ein bisschen antiklimatisch gefühlt. Auch wieder. Also so, deswegen hat sich das wahrscheinlich alles irgendwie nicht so ganz glatt und rund angefühlt am Ende. Ja, ich presche da dann in die ganz andere Gegenrichtung als du, Wiebke, weil bei mir war es tatsächlich so, ich fand diese beiden Episoden sehr spannend und ja, war auch wirklich, ja, ich sag mal, froh, dass es nach der langweiligen Fillerwelle, die wir ja in den letzten News-Podcasts besprochen haben, mal so spannende, flüssige Episoden gab. Mit ja, Spannung vom Anfang bis zum Ende, wo wir die Kinder durch ihren Versuch da begleiten und dann gehen sie in diese Hütte und denken sich, oh ja, wir sind hier erstmal sicher vor dem Schneesturm. Dann kommt aber Conan und sagt, ja, nee, die Hütte hier ist baufällig und bricht uns jeden Moment zusammen. Zudem kommen die drei Typen da hinter uns her und können uns jederzeit einholen. Wir müssen nochmal weiter. Und dann sind sie halt nochmal raus in diesen Schneesturm, hatten dann echt ihre super Lösung da mit dem Seil und das alles. Und ja, die Szene mit dem Wellblechdach, da bin ich auch absolut sage, okay, nee, dass das exakt so passiert, das kann nicht so sein. Da hätte das Dach eher eins von den Kindern erschlagen, als dass das in vier Teile zerbricht und dann diese Seile da genau in dem Moment. Aber das war halt irgendwie das übertriebene Element, sage ich mal, was notwendig war, um die Dramaturgie dann nochmal zu steigern, dass die Kinder alle einzeln da im Schnee sind und drohen zu erfrieren. Und ja, dann halt, ja, die Szene halt mit Conan im Prinzip auch. Also, das hätten sie auch ein bisschen anders lösen können, dass er glaubhafter seine Brille halt findet, indem er die gleich direkt gesucht hätte. Aber dann kam ja vorher irgendwie noch dieser Anruf dazu, der absolut unnötig war mit dem Täter. Und in der Zeit ist ja die Brille eigentlich schon komplett zugeschnallt gewesen und man hätte sie gar nicht mehr gefunden. Also das hätte glaubhafter gewirkt, wenn der Anruf da rausgenommen wäre, was ja auch für die Story überhaupt keinen Mehrwert gebracht hat, weil der Täter hat nochmal seine Absicht dargelegt, die wir halt kennen, und deswegen war das in meinen Augen eher überflüssig, aber gut. Dann hatte Conan ja seine Brille quasi wiedergefunden und ja, dann dieser Wiedervereinigungsmoment, der Kinder, die sich dann da alle irgendwie versucht haben, nach ihren Möglichkeiten da vor dem Schnee zu schützen. Der Einzige, der, was ich nicht kapiert hatte, war Genta, der einfach im Schnee liegen geblieben ist. Also, ich weiß nicht, ob sich das warm anfühlt. Ich möchte nicht in dieser Situation sein, um es nachzuempfinden, aber Ist Genta fand tatsächlich, ich da dann, das ist ist da. tatsächlich eine Überlebenstechnik. Also, wenn ihr mal in so einem Schneesturm seid und ihr habt wirklich nichts, wo ihr euch irgendwie schützen könnt, dann sollte man mit den Schuhen den Schnee wegschaufeln und versuchen, eine Kuhle zu machen und sich da reinzulegen, um windgeschützt zu sein. Aber das ist auch wirklich nur ein absolutes Basisprovisorium. Und da werdet ihr keine Stunden ausharren können. Aber man soll es unbedingt mit den Schuhen wegmachen, den Schnee, und sich die Kuhle plattreten, also so freischaufeln quasi, dass man da oben ein bisschen windgeschützt ist. Genta hat halt irgendwie zur Hälfte noch rausgeguckt, das hat es dann wieder ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber eigentlich das Beste, und man macht es bloß nicht mit den Händen, weil die erfrieren euch dann. Aber mit den Schuhen kann man das tatsächlich machen. Ja, haben wir hier auch wieder was gelernt. Also, Genta hätte noch ein bisschen mehr graben müssen, aber er hat ja auch eine gute Figur. Von daher hätte er sehr viel graben müssen. Von daher, ja. Und ich fand das dann sehr schön, dass quasi alle Kinder dann da halt wieder zusammenkamen. Dieser Moment, wo Conan dann halt bei Ayumi kam und diese Musik, die eingesetzt hat, das ist ja immer sehr was den Stil und den Anime halt auch ausmacht und mich dann immer so catcht, diese Verzweiflungsmomente, und dann setzt irgendeine Musik ein und du denkst dir, wow, und dann auch, ja, die Szenen quasi dann, wo sich die Kinder dann die Hände halt gegenseitig gereicht haben und dann, ja, doch zusammen halt noch weitergehen, das war wirklich, ja, ich fand das wirklich sehr schön und dann eben auch, ja, wie sich das Ende dann alles halt am Ende dann aufgelöst hat und wie es sich alles zum Guten bewendet hat. Dass es sich zum Guten bewendet hat, ist, denke ich mal, kein Spoiler, weil wir werden noch weitere Episoden von Conan sehen. Von daher, ja, können die Kinder nicht in dieser Episode alle draufgegangen sein. Okay, Spoiler, Und Genta ist gestorben, ist erfroren. oh nein! Das Wellblech hat ihn doch Hat in erschlagen. den Händen gerade. Ja. Nee, und deswegen muss ich ja abschließend sagen, also für mich gehören die beiden Episoden, auch wenn es Filler sind, zu den besten, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und ich bin hier tatsächlich bei 4 von 5 Schneestürmen. Also, um das auch nochmal zu sagen, also ich kann auch Wie-Plus-Punkte verstehen, ne? Also, was du so angesprochen hast, es gab ja auch, was ist ja auch, glaube ich, bei mir, glaube ich, rausgehört, es gab durchaus Punkte, über die ich auch gestolpert bin, wo ich sage, ja, das war jetzt nicht so, nicht so. Von daher kann ich auch deine Bewertung verstehen, dass man das auch ganz anders sehen kann. Aber ich würde auch eher sagen, es war tendenziell schon eine bessere Episode für mich persönlich. Einfach so, also man muss ja auch irgendwie, ich finde es auch schwierig zu sagen, okay, was Olli eben noch angesprochen hatte. So, es ist ja klar, von den Detective Boys, es wird keiner sterben. So, und du musst trotzdem irgendwie schaffen, dann in so einem Szenario Spannung aufzubauen, und das ist gelungen, finde ich. Und deswegen ist es für mich auch durchaus eine bessere Episode, aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, an den Punkten, die du kritisiert hast, und dass dich da so massiv stört, das kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Von daher auch Verständnis für die Bewertung. Aber interessant, dass wir da ein bisschen auseinander sind. Ja, das finde ich tatsächlich auch gerade eher das Spaßige daran. Da bin ich ja der Folge schon fast wieder dankbar, dass das alles so unterschiedlich ist in den Meinungen. Und bin gespannt, was dann vielleicht auf die Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall, also Zuschauer von der Folge und Zuhörer bei unserem Cast dazu denken. Gebt ruhig eure Meinung ab. Ja, genau. Seid ihr da herzlich zu eingeladen, das sachlich zu kommentieren? Also es ist ja gerade auch durch unsere unterschiedlichen Meinungen halt interessant hier und deswegen ja kann man das eben auch nachvollziehen, was Wiebke gesagt hat, dass es teilweise echt nicht logisch war und das ist ja in manchen Conan-Episoden so. Ich hatte tatsächlich den einen Kommentar noch gesehen unter den Episoden-News, dass der eine, ja, Kommentar fand die Episode auch eher positiv gestimmt. Aber ja, wie gesagt, hier sind alle Meinungen, können hier vertreten sein und alles ist entsprechend spannend zu hören. Wir sind ja auch alle unterschiedliche Personen. Sonderlich viele unterschiedliche Episoden haben wir allerdings nicht zu besprechen in diesem Monat, wie schon gesagt. Denn ja, mehr haben wir nicht. Whiteout Teil 2037 erschien am 5. Februar in Japan im Fernsehen. Dann am 12. Februar folgte ein Remaster von Episode 405 nach japanischer Erzählweise, der Mann, der ging, um den Krankenwagen zu rufen. Dann war am 19. Februar eine Woche Pause wegen Berichterstattung über Olympische Winterspiele. Und danach am 26. Februar und am 5. März Wiederholung, Remaster, Episode 836 bis 837, die zerstrittene Girlband Teil 1 und 2, was dann ja auch schon Vorlauf ist für Film 25, da dies die ersten Folgen sind, wo Scotch gezeigt wird, der ja dann Teil dieser Freundesgruppe ist. Dann am 12. März, jetzt eine kommende Episode, wird sein, die einzige kommende Episode, die wir im nächsten News-Podcast auch besprechen, denn es ist tatsächlich erstmal für lange Zeit die einzige Folge, die kommt. Am 12. März, Episode 1038, Wild Police Story Case Wataru Date, also der zweite Teil von Wild Police Story, natürlich auch als Filmvorbereitung. Und dann am 9. März, 26. März, am 2. April und am 9. April kommen also insgesamt in 4 aufeinanderfolgenden Wochen Remaster-Episoden, nämlich Eine Stadt als Geisel, Teil 1 bis 4, ursprünglich ja in Japan ein 2-Stunden-Special, jetzt in diesen Remaster-Folgen aufgeteilt in 4 Teile. Jetzt können die Japaner auch mal nacherleben, wie es damals in Deutschland war, sich diese Episoden anzusehen. Das heißt, im März nur eine neue Folge und dann wahrscheinlich danach die nächste, erste neue Folge. Dann am 16. April, einen Tag nach Kinostart, wahrscheinlich wieder der übliche Filler mit Filmbezug. Ja, also nicht wie von vielen spekuliert und von mir ja auch hier im News-Podcast wiedergegeben, dass sie Wild Police Story irgendwie einmal im Monat vor dem Film zeigen. Das war ja sowieso schon nicht. Und selbst auch tatsächlich werden sie Wild Police Story gar nicht vollständig zeigen vor dem Film. Und stattdessen wird eben Eine Stadt als Geisel als Remaster 4 Wochen lang wiederholt. So was Ähnliches haben sie auch schon gemacht bei Film 20. Da wurde Black Impact 4 Wochen lang wiederholt vorher. Ja, das heißt, in nächster Zeit werden wir einerseits nur eine neue Folge haben, erstmal. Und andererseits werden wir auch nach Film 25 uns im Anime noch mit Wild Police Story beschäftigen. Etwas, womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte. Ja, ich persönlich auch nicht. Ich dachte gerade in Bezug auf den Film 25 ziehen sie Wild Police Story noch davor durch, weil es ist ja eigentlich ein besserer Start, wenn du halt mit Wild Police Story den Charakteren, die ja dann alle eine eigene Episode bekommen, die ja alle irgendwie in dem Film wichtig zu sein scheinen, ja, wenn man diese Vorbildung, sage ich mal, hat und anstatt jetzt eine Stadt als Geisel halt zu haben, ich meine, der war auch ein sehr guter, ja, sehr gute Episoden, haben auf jeden Fall auch Spannung drinne. Dennoch beziehen sich die beiden ja nur in Teilen auf Matsuda und Hagiwara und die anderen halt nicht. Und die anderen kommen ja aber wohl in dem Film auch vor. Und deswegen hätte ich persönlich auch gedacht, dass sie die Wild Police Story Teile alle noch vor dem Film unterbringen würden. Ja, wahrscheinlich ist ihre Logik, wir haben jetzt Girlband Remaster, da spielen Amuro und Scotch eine größere Rolle. Wir machen dann die Wild Police Story Episode, wo Date im Vordergrund steht, damit haben wir Date so ein bisschen abgehakt. Und dann remastern wir eine Stadt als Geisel, da haben wir Hagiwara und Matsuda. Aber ja, warum man dann nicht Wild Police Story durchzieht, fände ich die einfachere Lösung. Und ich meine, wozu, also, wozu in Anführungszeichen, aber. Warum dann Wild Police Story nach Filmstart bringen, irgendwie, damit man dann irgendwie auch im Mai nochmal Werbung machen kann, irgendwie für den Film? Vermutlich oder so, oder, Meinst du, zeigen die dann keine an einem Ahnung. Stück oder wie? Weil so, ich weiß nicht, wie lang so ein Film in Japan im Kino ist, aber Vier 4 Monate, Monate, ja fünf gut, dann Monate. wird das wahrscheinlich passen, immer ständig als Werbung, ne? Uff, schon Aber so komisch. viele Episoden sind dann auch nicht mehr übrig, weil wir haben dann Date und Matsuda hatten wir ja schon. Jetzt haben wir Date, dann kriegen wir noch 2 Episoden mindestens und vielleicht noch eine fünfte, weil also bei Police Story ist das so aufgebaut, dass es 3 Kapitel gibt, jeweils 3 für einen Charakter und das ist dann 12 Kapitel für die 4 Freunde, die tot sind und dann ein abschließendes Kapitel für Amuro, wobei man da sagen kann, das könnte vielleicht als Anime-Episode umgesetzt werden, wenn sie es mit Flashbacks irgendwie füllen, von den ganzen Todesszenen der Charaktere, was im Manga dann nur so ein Panel ist und dann können sie das ja die vollständigen Szenen aus diesen älteren Episoden da irgendwie machen, das auf eine Folge irgendwie hochzukriegen. Also 2 bis 3 Folgen kommen dann, oder vielleicht einmal im Monat. Mit dieser Prediction lag man ja schon mal falsch. Ja, keine Ahnung. Also für mich macht Wild Police Story nicht mehr viel Sinn, wenn man. Wenn der Film schon im Kino ist, ich fände das viel effektiver, wenn das halt im Vorfeld als Hype da ist und irgendwie, wenn dann der Film schon da ist, naja, also weiß ich irgendwie nicht, ob man das dann noch so viel braucht. Ist auf jeden Fall diese ganze Wild Police Story bleibt weiterhin irgendwie so ein bisschen rätselhaft, wie die das in Japan das alles handeln. Das hat bei uns ja schon für viel Verwirrung gesorgt und will scheinbar auch nicht damit aufhören. Ja, sie hätten es ja auch beispielsweise andersrum machen können. Sie hätten quasi Wild Police Story noch vorziehen können, vor den Film halt, und hätten dann die Stadt als Geisel vielleicht danach dann gebracht, als Remaster. Oder so zum Beispiel, das ging ja auch. Bei diesen Remastern ist dann ja immer auch irgendwie. Bei diesen Remastern aus der Zeit, bei Black Impact war das dann so, es war ja noch 4 zu 3. Und das heißt, und die schwarzen Balken werden dann gefüllt. Und bei Black Impact war das so, dass da waren dann so Mauerbacksteine, wie wir es vom Manga auch kennen, so an den Rändern. Und da war dann, ich glaube, die ganze Folge über stand an der Seite Film 20, irgendwie Kinostart. Dann und dann. Und ich nehme an, bei einer Stadt als Geisel wird es auch so sein. Das wäre aber auch noch effektiv gewesen, wenn der Film schon im Kino ist, weil irgendwie, dann kann man sagen, jetzt in allen Kinos irgendwie. Gut, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Concast News Podcasts angelangt. Ich hatte gedacht, weil wir jetzt weniger Anime-Episoden hatten, wird der Podcast vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, aber nein, wir hatten andere Themen, die auch viel schöne und produktive Diskussionen nach sich gezogen haben. Ich freue mich, wenn ihr als Zuschauer jetzt bis zu diesem Punkt durchgehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Diskussionen. Und wenn ihr dazu noch selber etwas sagen wollt, dann schreibt uns hier bei connews.org, wenn ihr es auf unserem Blog hört, gerne unter die News als Kommentare. Ansonsten kann man connews.org auch generell sehr empfehlen für alle möglichen News rund um DetektivCon. Unsere anderen beiden Projektseiten sind conwiki.org, wo es ein Wiki rund um DetektivCon gibt, bei dem auch jeder mitmachen kann, und conforum.org, wo es ein großes Forum gibt, um über alle möglichen DetektivCon-Themen da zu diskutieren. Wenn ihr lieber chatten wollt, haben wir auch einen Discord-Server, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Ihr könnt uns auch folgen auf Social Media, auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews und youtube.com/connews. Unterstützen geht per Patreon, wodurch unsere ganzen Projektseiten inzwischen werbefrei sind, weil ihr uns da so gut unterstützt, über Käufe über Amazon Affiliate Links oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich mich an und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönen Abend euch noch oder Nachmittag oder morgen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.